Geschichtshörbücher von Polarfilm. Hören und verstehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Hören und verstehen. Geschichtshörbücher von Polarfilm. Konrad Adenauer, Deutschlands Weg aus den Trümmern, 1949 bis 1967, von Johannes Haneke. Es ist wirklich eine stolze Freude, jetzt in die deutsche Zukunft zu denken. Wenn mich einmal die Vorseher von meinem Volk wegnehmen wird, dann werde ich dem kommenden Führer ein Volk hinterlassen, das eisern fest zusammengefügt und zusammengeschlossen ist, niemals mehr getrennt und zerrissen werden kann. Unerschütterlich zusammenstehend in Freud und im Leid. Nicht die Vorsehung sollte Adolf Hitler seinem Volk entreißen, sondern seine eigene Hand, mit der er am 30. April 1945 im Bunker der Reichskanzlei seinem Leben ein Ende setzte. Auch der Wunsch, dass das deutsche Volk niemals mehr getrennt werden könne, sollte auf grausame Weise nicht in Erfüllung gehen. Deutschland liegt nach dem verlorenen Krieg in Schutt und Asche. Die Sieger machen sich breit und teilen das Land in 4 Besatzungszonen auf. Schnell zeichnet sich ab, dass zwischen den ehemaligen Alliierten ein unüberbrückbarer Graben verläuft. Der Westen und der Osten bilden ideologische Machtpole, die die Welt in 2 Lager aufspalten. In der Mitte das geschlagene Deutschland. Röndorf bei Bonn. In dem kleinen Vorort von Bad Honnef sitzt ein Mann an seinem Schreibtisch, schaut aus dem Fenster in seinen Garten auf das trügerische Frühlingserwachen der Natur und über den Rhein hinweg auf die zartblaue Silhouette der Eifelberge in der Ferne. Er grübelt angestrengt über die Zukunft seines Landes. Lange Jahre musste er untätig mit ansehen, wie Deutschland in die Katastrophe stürzte. Jetzt, in der Stunde Null, will er mit anpacken und das Land aufbauen. Sein Name Konrad Adenauer. Wir wünschen und wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge. Wer war dieser Mann, der Deutschland aus den Trümmern führte und von 1949 bis 1963 als erster Kanzler der jungen Republik den politischen Weg einer Nation maßgeblich mitbestimmte, der einen strikt antikommunistischen Kurs verfolgte und Deutschland stark mit dem Westen verband, der eine Aussöhnung mit Israel suchte, aber eine Kollektivschuld für sein Volk ablehnte, der gegen starken Widerstand, auch innerhalb der eigenen Partei, das System der sozialen Marktwirtschaft durchsetzte und als einer der Gründerväter des vereinten Europas gilt. Noch 2003 wurde Konrad Adenauer von den Bundesbürgern zum besten Deutschen gewählt, weil er ihnen zu Freiheit, Wohlstand und sozialer Sicherheit verholfen habe. Eine spannende Spurensuche zeichnet das Bild eines Mannes nach, der die wohl stürmischste Epoche deutscher Geschichte miterlebte und mitgestaltete, die von der Ära Bismarcks über die Weimarer Republik und das Dritte Reich bis in die Gegenwart reicht. Januar 1876. Als drittes von fünf Kindern kommt Konrad Hermann Josef Adenauer in Köln als Sohn des katholischen Kanzleirats Konrad Adenauer und seiner Frau Helene, geborene Scharfenberg, auf die Welt. Eine heile Welt, geprägt von der Tradition des Bürgertums. Das Deutsche Reich ist im Geburtsjahr Adenauers gerade 5 Jahre alt. Wilhelm I. ist deutscher Kaiser, Otto von Bismarck Reichskanzler. Doch jenseits der frommen Bürgerwelt beginnt es zu brodeln. Die Städte vergrößern sich mit atemberaubender Schnelligkeit. Berlin überschreitet die Millionengrenze. Die rasant wachsende Industrie lässt ein Heer von rechtlosen Tagelöhnern entstehen. Ein Jahr zuvor haben sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Gotha zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands vereinigt. Die meisten Punkte ihres Gothaer Programms sind im Sinne von Ferdinand Lassalle radikaldemokratisch. Sie fordern Arbeiterproduktionsgenossenschaften und die Einführung des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts. Die konservativen Kräfte lassen derlei gemeingefährliche Bestrebungen nicht zu. Mit den 1878 erlassenen Sozialistengesetzen werden alle Aktivitäten von Sozialdemokraten, Sozialisten und Kommunisten verboten. Die in den Folgejahren eingeführten Sozialgesetze, die Krankenversicherung, Unfallversicherung und Renteregeln demonstrieren zwar nach außen eine Neuorientierung der Reichsregierung in Richtung einer staatlich geförderten Sozialpolitik, dienen aber in erster Linie dazu, die Arbeiterschaft von den Sozialdemokraten zu entfremden. Zuckerbrot und Peitsche bestimmen die innenpolitische Strategie des Reiches. Als 1888 Wilhelm I. stirbt und sein schwerkranker Sohn Friedrich III. Für nur 99 Tage regiert, folgt mit Wilhelm II. Ein eigenwilliger Herrscher auf den Thron. Zwischen ihm und Bismarck, der fast 30 Jahre die Geschicke des preußischen Staates und danach des Deutschen Reiches gelenkt hatte, kommt es zu Auseinandersetzungen, die im März 1890 zur Entlassung des Reichskanzlers führen. Mit 74 Jahren scheidet Bismarck aus dem Amt. Konrad Adenauer wird 59 Jahre später mit 73 Jahren, also nur wenig jünger als Bismarck bei seinem Ausscheiden, als Kanzler seine zweite politische Karriere beginnen, die erst im stattlichen Alter von 87 Jahren mit seinem Rücktritt enden wird. Doch noch ist der junge Adenauer mit sich selbst und seinen beruflichen Plänen beschäftigt. Nach dem Abitur studiert er Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft in Freiburg, München und Bonn. Von 1901 bis 1906 arbeitet er als Gerichtsassessor bei der Staatsanwaltschaft, in der Rechtsanwaltskanzlei Kausen und anschließend als Hilfsrichter beim Landgericht Köln. 1904 heiratet er Emma Weyer. Aus dieser Ehe stammen die Kinder Konrad, Max und Ria. 1905 erfolgt mit seinem Eintritt in die Deutsche Zentrumspartei der erste sichtbare Schritt in die Politik. 1906 wird er Beigeordneter der Stadt Köln. Bereits 3 Jahre später ist er als erster Beigeordneter und damit stellvertretender Oberbürgermeister zuständig für das Finanz-, Personal- und Ernährungsdezernat. Die Stadt Köln blüht auf. Auch Adenauer geht es wirtschaftlich prächtig. Sein Jahresgehalt beträgt stolze 15.000 Reichsmark. In der Max-Bruch-Straße baut er seiner Familie ein neues Heim. Er steht am Beginn einer großen politischen Karriere, als es 1914 jäh zur Katastrophe kommt. Der Erste Weltkrieg stürzt Europa in einen Feuertaumel ungekannten Ausmaßes. Für Adenauer ein Schock, so wie für viele seiner Zeitgenossen, wenngleich der Krieg anfänglich sehr populär ist, selbst im unkriegerischen Rheinland. Mit wehenden Fahnen, blumenbekränzten Bajonetten und martialischen Parolen marschieren Millionen junger Soldaten an die Front. Adenauer hat für derlei chauvinistisches Tamtam wenig übrig. Ihn plagen andere Sorgen. Seine Frau ist unheilbar krank. Mit großer Hingabe pflegt er sie, fährt in der Mittagspause zu ihr und sitzt abends stundenlang an ihrem Krankenbett. Aufopfernd liest er ihr Geschichten vor, bis sie eingeschlafen ist, um dann bis lange nach Mitternacht an seinem Schreibtisch zu arbeiten. Wahrscheinlich begann zu jener Zeit seine Schlaflosigkeit, unter der er für den Rest seines Lebens leiden sollte. Der Krieg indes fordert erste zivile Opfer. Die Lebensmittel werden immer knapper. Mit ihrer Seeblockade wollen die Briten das deutsche Volk in die Knie zwingen. Tatsächlich droht vielen Deutschen der Hungertod, vor allem Frauen, Kindern und alten Menschen. Adenauers Ernährungsamt kommt jetzt die wichtigste Aufgabe in der Stadt zu. 600.000 Menschen wollen versorgt werden. Er erfindet das Kölner Maisbrot, die Kölner Sojawurst, die er sich sogar patentieren lässt. Mit den Bauernorganisationen vereinbart er, die gelieferten Lebensmittel nicht mit Geld, sondern mit Saatgut, Dünger und landwirtschaftlichen Maschinen zu bezahlen. Schon hier zeichnet er sich durch Improvisationstalent und einen eisernen Willen aus. Privat muss er jedoch schwere Schicksalsschläge hinnehmen. 1916 stirbt seine Frau Emma. Im Sommer 1917 schläft sein Chauffeur während der morgendlichen Fahrt zum Rathaus am Steuer ein. Eine Folge von Unterernährung und Übermüdung. Der Wagen gerät auf die Straßenbahnschienen und stößt frontal mit einer entgegenkommenden Tram zusammen. Der Fahrer wird herausgeschleudert. Adenauer kriecht blutüberströmt unter dem Wrack hervor, lässt es sich in seiner zupackenden Art aber nicht nehmen, zu Fuß zum nahegelegenen Dreifaltigkeitskrankenhaus zu gehen. Die Diagnose lautet: Jochbein und Nasenbein gebrochen, Unterkiefer zertrümmert, zahlreiche Zähne ausgeschlagen, Kopfhaut an mehreren Stellen tief aufgerissen und Sehkraft beeinträchtigt. Adenauer wird ohne Narkose genäht. Die Knochenbrüche können nur notdürftig gerichtet werden. Wenngleich sein Profil schon vor dem Unfall durch die hohen Wangenknochen geprägt war, entsteht erst jetzt sein typischer Gesichtsausdruck, der ihn wie einen hohlwangigen Indianerhäuptling aussehen lässt. Kaum ist Adenauer leidlich genesen, wird der Kölner Oberbürgermeister Max Wallraff zum Staatssekretär im Innenministerium ernannt und damit das Amt des Oberbürgermeisters vakant. Die Stadtverordneten wählen Adenauer mit 52-0 Stimmen zum Nachfolger Wallraffs. Gleichzeitig wird er auf Lebenszeit in das preußische Herrenhaus berufen. 1918 verschlechtert sich die militärische Lage des Deutschen Reiches zunehmend. In Kiel meutern Matrosen der Kriegsmarine und entsenden eine Abordnung ins Rheinland. Sie sollen Arbeiter, Soldaten und Matrosenräte in ganz Deutschland bilden, um alle Verwaltungsinstanzen in die Hand zu bekommen. Adenauer versucht, die Ankunft der Matrosen zu verhindern, indem er den Zug auf ein Abstellgleis umleiten will. Doch die Reichsbahndirektion weigert sich mit dem fadenscheinigen Argument, der Zug könne beschädigt werden. Einen Tag nach ihrer Ankunft rufen die Meuterer über Lautsprecher die Republik aus und fordern die Offiziere der Garnison Köln zur Übergabe auf. Am Nachmittag des 8. November begibt sich Adenauer ins Rathaus, um mit dem Vertreter des eilig gebildeten Arbeiter- und Soldatenrats zu verhandeln. Adenauer kann durchsetzen, dass auf dem Rathaus keine rote Fahne gehisst wird und der Gouverneur der Garnison ungehindert abziehen darf. Die Vereinbarung kommt quasi in letzter Minute zustande, denn wenig später meutern große Teile der Garnison und schließen sich den Aufrührern an. Am selben Tag flieht Kaiser Wilhelm ins holländische Exil. Auf den Straßen Kölns herrscht die Anarchie. Horden mit roten Fahnen ziehen gröhlend durch die Stadt. Plünderungen stehen auf der Tagesordnung. Adenauer arbeitet rund um die Uhr, um Lebensmittel aus den ländlichen Gebieten in die Stadt zu schaffen und gegen die Plünderer einzuschreiten. Er macht das Heeresgut zu Geld, um weitere Hilfsmaßnahmen für die Bürger zu finanzieren. Mit bemerkenswerter Ruhe und einem Gespür für die Situation trifft er inmitten des allgemeinen Chaos die richtigen Entscheidungen. die sicherlich bedeutendste ist, dass er die Soldaten dazu bringt, ihre Waffen abzuliefern, indem er dies zur Bedingung für den Erhalt von Sold, Fahrscheinen und Lebensmittelkarten macht. Die militärische Lage des Reiches ist aussichtslos. In der Nacht zum 11. November unterzeichnen die Deutschen die von den Alliierten ultimativ vorgelegten Waffenstillstandsbedingungen, ohne dass über die politischen und militärischen Forderungen verhandelt wird. In Köln wird ein Wohlfahrtsausschuss unter Beteiligung der bürgerlichen und der sozialistischen Parteien gebildet, deren Vorsitzender Adenauer wird. In einer Rede vor einer Versammlung der linksrheinischen Abgeordneten der Deutschen Nationalversammlung, der Preußischen Landesversammlung und der Oberbürgermeister der besetzten rheinischen Städte am 1. Februar 1919 in Köln schlägt er die Bildung eines westdeutschen Bundesstaates im Verband des Deutschen Reiches vor. Am 25. September 1919 heiratet Adenauer die 25-jährige Auguste Zinser, genannt Gussi. Aus dieser Ehe stammen die Kinder Ferdinand, der nach nur 3 Tagen stirbt, sowie Paul, Lotte, Libet und Georg. 1921 wird Adenauer für 1 Jahr zum Präsidenten des Preußischen Staatsrats gewählt. In den folgenden 12 Jahren wird er in diesem Amt bestätigt. Mehrfach ist er auch im Gespräch als Kandidat für das Reichskanzleramt. Doch Kanzler werden will er nicht, denn er ahnt instinktiv, in der labilen Situation der Weimarer Republik keine stabile Regierung bilden zu können. In seiner Heimat indes flackert immer wieder die Idee eines rheinländischen Separatismus auf, eine von den französischen Besatzern massiv geförderte Entwicklung, die insgeheim auf eine Annexion spekulieren. Doch Adenauer und auch die Briten sind gegen eine Loslösung der Rheinlande vom Deutschen Reich. Wenngleich Adenauer den Zentralismus unter Preußen verurteilt, sieht er das Heil nicht in einem unabhängigen Rheinstaat, sondern im Föderalismus mit einem starken rheinischen Bundesland als Gegengewicht zur Vormachtstellung Preußens. In der Folgezeit wird ihm jedoch vor allem von den Nationalsozialisten immer wieder vorgeworfen, er habe als Separatist die dunklen Absichten Frankreichs unterstützt. Im Juli 1923 besucht eine Delegation der britischen Transportarbeitergewerkschaft das von Frankreich besetzte Ruhrgebiet. Ihr Bericht ist erschütternd. Die Industrie arbeitet nur zu etwa 25% und jede Woche wird eine Zeche geschlossen. Das Ruhrgebiet ist ein Hexenkessel, aus dem ein neuer, schrecklicher Krieg hervorgehen wird. Die Franzosen wollen bewusst die deutsche Industrie zerstören. Falls die Franzosen nicht binnen weniger Wochen wieder aus dem Ruhrgebiet herausgehen, wäre es besser für die Welt im Allgemeinen und Europa im Besonderen gewesen, wenn die Deutschen den Krieg gewonnen hätten. Im November desselben Jahres versucht ein junger Politiker, der sich vehement gegen das Versailler Diktat stemmt, mit seiner noch in den Kinderschuhen steckenden politischen Bewegung in München die Macht zu ergreifen. Der Putsch scheitert. Sein Name Adolf Hitler. 10 Jahre später übernehmen die Nationalsozialisten die politische Macht in Deutschland. Als sich Adenauer weigert, den zu einer Wahlkampfrede aus Berlin angereisten Reichskanzler Adolf Hitler zu empfangen und Hakenkreuzfahnen von der Köln-Deutzer Brücke entfernen lässt, gerät die Aversion Adenauers gegen die neuen Machthaber zur offenen Konfrontation. Im März 1933 flieht Adenauer aus Köln, zunächst für kurze Zeit nach Berlin, um dann für 1 Jahr Asyl im Benediktinerkloster Maria Laach in der Eifel zu finden. Der NS-Gauleiter gibt die Absetzung Adenauers als Oberbürgermeister bekannt. 1934 wird er von der Gestapo verhaftet, aber nach 2 Tagen wieder entlassen. Er zieht sich nach Rhöndorf zurück, wo er 1935 am Zenningsweg 8a ein Haus baut, das für den Rest seines Lebens seine Heimstatt werden sollte. Mittelsmänner verschiedener, vor allem katholischer Widerstandsgruppen versuchen, Adenauer für den Widerstand zu gewinnen. Er lehnt jedoch alle Aufforderungen, sich aktiv am Widerstand zu beteiligen, ab. Verschwörung entspricht nicht seinem Naturell. Und sicherlich hat er auch Angst, dass seine Familie im Falle des Scheiterns eines Putsches in Sippenhaft genommen würde. Nach dem missglückten Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 wird Adenauer trotzdem verhaftet und in einem Auffanglager auf dem Messegelände in Köln interniert. Er kann fliehen, wird erneut verhaftet und schließlich im Gestapo-Zuchthaus Brauweiler eingesperrt. In Deutschland sinkt die Hoffnung, das Kriegsglück noch einmal wenden zu können, als die Alliierten von allen Seiten in das Reichsgebiet eindringen. Die Lufthoheit haben die Deutschen längst verloren. Englische und amerikanische Bomber legen die deutschen Großstädte in Schutt und Asche. Auch Köln ist eine einzige Trümmerwüste. Nur der Dom ragt wie ein stummes Mahnmal aus dem Ruinenmeer empor. Als die Amerikaner von Westen her über den Rhein marschieren und am 6. März Köln besetzen, suchen sie nach unbelasteten Frauen und Männern, um das zivile Leben in der Trümmerstadt neu zu organisieren. Bereits im Mai 1945 setzt die amerikanische Militärregierung Konrad Adenauer als Oberbürgermeister von Köln wieder ein. Zunächst muss er sich, wie schon während und nach dem Ersten Weltkrieg, vorrangig um die Ernährung der Kölner Bürger kümmern. Als die Amerikaner am 21. Juni abrücken und Köln der britischen Militärregierung übergeben, ändert sich das Klima schlagartig. Adenauer erinnert sich später: Mit den maßgebenden britischen Offizieren geriet ich bald in Konflikt. Die Bevölkerung wurde nach meiner Meinung von den Engländern schlecht behandelt. Mir gegenüber nahm man eine sehr ablehnende Haltung ein. Als sich Adenauer Ende September weigert, Bäume am von ihm so geliebten Grüngürtel am Westrand Kölns fällen zu lassen und er dann noch in einem Interview von der möglichen Bildung eines Rhein-Ruhr-Staates spricht, der wirtschaftlich mit Frankreich und Belgien verbunden sein würde, setzt ihn tags darauf die britische Militärbehörde wegen angeblicher Unfähigkeit als Oberbürgermeister ab. Er muss bis zum 14. Oktober Köln verlassen und darf zunächst weder direkt noch indirekt irgendeiner wie auch immer gearteten politischen Tätigkeit nachgehen. Doch er will seine politische Kraft und seine Erfahrungen, wenn schon nicht in den Aufbau Kölns, dann in den Dienst des ganzen Landes stellen. Überall in Deutschland kommt es zu spontanen, voneinander unabhängigen Gründungen der christlich-demokratischen wie der christlich-sozialen Union. Ihre Idee war in den Widerstandskreisen und Gestapo-Gefängnissen im Bewusstsein gemeinsamer politischer Überzeugungen und Leitbilder geboren worden. Am 22. Januar 1946 wird Adenauer in Herford zum ersten Vorsitzenden der neu gegründeten CDU in der britischen Besatzungszone gewählt. Nach Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen wird Adenauer Fraktionsvorsitzender der CDU im ersten Landtag. Innerhalb der CDU entstehen zwei Lager. Auf der einen Seite christliche Gewerkschaftler um Jakob Kaiser in Berlin, Karl Arnold in Düsseldorf und Josef Müller in München, die die Schwerindustrie, also Kohle, Stahl und Chemie, sozialisieren wollen. Auf der anderen Seite Adenauer, der gegen eine Verstaatlichung der Schlüsselindustrien ist, weil damit nicht notwendigerweise ein sozialer Fortschritt einhergehe. Der dadurch entbrannte Machtkampf spitzt sich zu. Auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft von CDU und CSU in Königstein im Taunus am 5. und 6. Februar 1947 weist Adenauer den vom Berliner CDU-Vorsitzenden Jakob Kaiser erhobenen Führungsanspruch zurück. Mit knapper Mehrheit entscheidet sich die Versammlung gegen Berlin als Zentrale der CDU. Die Mehrheit stimmt Adenauer zu, der als Weg zur Erreichung der deutschen Einheit die Konsolidierung der drei westlichen Zonen sieht und davor warnt, die CDU nicht dem gewaltsamen Eingriff einer totalitären Macht wie der Sowjetunion auszusetzen. Der Zonenrat der CDU macht in diesem Zusammenhang dennoch einen bedeutsamen Schritt, indem er das sogenannte Ahlener Programm verabschiedet, das eine revolutionäre Umstrukturierung der deutschen Schwerindustrie vorsieht. Der Kohlenbergbau solle in ein System öffentlichen Eigentums überführt und Schlüsselindustrien wie Stahl und Chemie nach dem Prinzip einer gemischten Wirtschaft reorganisiert werden. Die Mehrheit der Aktien solcher Unternehmen solle künftig in der Hand öffentlicher Körperschaften liegen. Adenauers Umgang mit dem Ahlener Programm ist ein Glanzstück seiner Diplomatie. Mit einer geschickten Verzögerungstaktik gelingt es ihm, seine Umsetzung zu verhindern. Kurz vor Gründung des westdeutschen Bundesstaates teilt der britische Kommissar von Nordrhein-Westfalen der Landesregierung zu seinem Bedauern mit, dass er die Sozialisierung der Schwerindustrie in einem einzelnen Land nicht anerkennen könne. Inzwischen hat die USA den nach dem amerikanischen Außenminister benannten Marshallplan vorgestellt, der Europa umfangreiche wirtschaftliche Hilfe verspricht. Die Sowjets lehnen den Plan für ihr eigenes und alle von ihnen besetzten Länder ab, damit auch für die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands, die auf diese Weise von den drei Westzonen in wirtschaftlicher Hinsicht abgeschnitten wird. Ludwig Erhard zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Die Resonanz, die dieser Übergang zu freieren Formen der Wirtschaft in unserem Volke gefunden hat, beweist nur, wie gründlich satt es dieser staatlichen Bevormundung ist. Wir waren auf dem besten Wege, die Demokratie zu Tode zu kommandieren und die demokratischen Grundrechte unseres Volkes zu einer Chimäre werden zu lassen. Erst wenn diese Rechte wieder Ausdruck finden in einer freien Berufswahl, in der freien Wahl des Arbeitsplatzes und vor allem in der Freiheit des Konsums, können wir erwarten, dass das deutsche Volk wieder aktiven Anteil an der politischen Gestaltung seines Schicksals nimmt. Der deutsche Staatsbürger wird erst dann wieder zu seiner Würde zurückfinden und sich aus innerem Erleben zur Demokratie bekennen können, wenn er in keiner Amtsstube mehr den Rücken zu krümmen braucht. Und ihm dazu zu verhelfen, werde ich als meine vornehmste Aufgabe ansehen. Im Frühjahr 1948 trifft Adenauer ein weiterer privater Schicksalsschlag. Am 3. März stirbt seine zweite Ehefrau Gussi an den Folgen einer Blutkrankheit. Adenauer stürzt sich jetzt noch mehr in die Arbeit. Trotz seiner 72 Lebensjahre wirkt er wach und agil. Anders als viele Politiker seiner Zeit, die sich gerne lautstark und aggressiv gebärdeten, wirkt er ruhig und würdevoll. Seine politischen Ziele formuliert er kurz und präzise. So ist seine Vormachtstellung innerhalb der CDU unumstritten, als die drei westalliierten Militärbefehlshaber die Ministerpräsidenten der 11 westlichen Länder auffordern, bis zum 1. September eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, die eine demokratische Verfassung entwerfen und einen Bundesstaat errichten soll. Die 65 Mitglieder dieser verfassungsgebenden Versammlung, die sich Parlamentarischer Rat nennt, werden von den Länderparlamenten gewählt. 27 CDU-Mitglieder, 27 Sozialdemokraten, 5 Freie Demokraten, 2 Kommunisten und je 2 Mitglieder der konservativen Deutschen Partei und des Zentrums. Der Machtkampf zwischen den beiden großen Volksparteien CDU und SPD nimmt hier seinen Anfang und konzentriert sich zunächst auf ihre beiden Vorsitzenden Konrad Adenauer und Kurt Schumacher. Die beiden Parteiführer können unterschiedlicher nicht sein. Schumacher ist evangelischer Preuße, Junggeselle und Kettenraucher. Adenauer verabscheut das Rauchen. Schumachers aufbrausende und cholerische Art, sein durch den Ersten Weltkrieg und den späteren KZ-Aufenthalt verstümmelter Körper, ein Arm und ein Bein waren ihm amputiert worden, stehen im krassen Gegensatz zu Adenauers geschmeidiger Eleganz, die mit einer Portion rheinischen Frohsinns gepaart ist. Schumacher ist mit Leib und Seele Sozialist und sieht in Adenauer einen reaktionären Kontrahenten. Als der Parlamentarische Rat am 1. September 1948 in Bonn zum ersten Mal zusammentritt, ist Schumacher schon ein schwerkranker Mann. Er lehnt die Gründung eines westdeutschen Staates ab, weil die Kluft zwischen Ost und West so noch vergrößert werde und damit die Chance einer Wiedervereinigung weiter sinke. Er lässt sich von dem korpulenten Professor Carlo Schmidt vertreten und empfiehlt seinen Anhängern, für Adenauer als Präsidenten des Parlamentarischen Rates zu stimmen, in der Annahme, dieser sei zu alt, um anschließend noch eine bedeutsame politische Laufbahn einzuschlagen. Ein fataler Irrtum Schumachers. Nach 9 Monaten zäher Verhandlungen, die von Adenauer souverän geleitet werden, ist es endlich soweit. 10 Länder stimmen dem Grundgesetz zu. Auch das 11. Land Bayern schließt sich dem Bundesstaat an, denn Artikel 144 des Grundgesetzes sieht bei einer Zweidrittelmehrheit Rechtskraft vor. Am 23. Mai 1949 schlägt die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft. Wir sind, meine Damen und Herren, der festen Überzeugung, dass wir durch unsere Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Wiedervereinigung des ganzen deutschen Volkes und auch zur Rückkehr unserer Kriegsgefangenen und Verschleppten leisten. Wir wünschen und wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge. Bevor der Parlamentarische Rat aufgelöst wird, muss er noch eine zentrale Frage lösen, die Wahl einer Hauptstadt und des Regierungssitzes der Bundesrepublik. Frankfurt am Main genießt zunächst die größten Chancen. Die Stadt hatte schon während der Revolution von 1848 eine zentrale Rolle gespielt und war Mittelpunkt liberalen Denkens geblieben. Sie lag zentral und verfügte über die nötige Infrastruktur einer Großstadt. Selbst Adenauer hatte sie dem preußischen Berlin vorgezogen. Doch dann entscheidet er sich für Bonn. Der wahre Beweggrund ist privater Natur. Er muss sein geliebtes Rheinland nicht verlassen. Offiziell findet er zahlreiche überzeugende Argumente. Bonn sei keine alliierte Garnisonsstadt wie Frankfurt. Die Kosten für die Errichtung der Hauptstadt seien in der zerbombten Mainmetropole doppelt so hoch. Und das provinzielle Bonn eigne sich bestens als provisorischer Sitz der Regierung, bis eine Wiedervereinigung eine Bundeshauptstadt Berlin zwingend notwendig mache. Der Weg für die ersten Bundestagswahlen ist frei. Als Termin wird der 14. August festgesetzt. Per Direktmandat wird Adenauer Mitglied des ersten Deutschen Bundestages. Er wird sein Mandat bis 1966 behalten. Die CDU-CSU wird mit 139 Abgeordneten stärkste Fraktion, die SPD mit 131 Sitzen zweitstärkste. Adenauer bildet eine Koalition mit der FDP und mit der Deutschen Partei, deren Vorsitzender Heinrich Hellwige ist. Theodor Oberländer, später vertriebenen Minister unter Adenauer, erinnert sich, warum Adenauer die rechtskonservative Deutsche Partei mit ins Boot nahm. Die einzige war die von Hellwege, die Deutsche Partei, die ja der CDU sehr geholfen hat, durch indem sie dasselbe gemacht haben, was die PDS jetzt gemacht hat, nämlich die Möglichkeit von drei Abgeordneten zum Eintritt in den Bundestag zu benutzen. Adenauer hat sich ja selbst eben in Hellwege eingehalten, der die, sagen wir mal, die Rechte behalten hat. Adenauer konnte jeder sagen, meine Rechten, meine Konservativen, das ist die Deutsche Partei. Aber leider sind dann alle zur CDU gegangen, haben die Deutsche Partei im Stich gelassen und dann ging sie kaputt. 1960 wechselten 9 der insgesamt 17 Bundestagsabgeordneten der Deutschen Partei zur CDU, darunter auch die amtierenden Bundesminister Seebohm und von Merkatz. Die freiheitlich-patriotische Wählerschaft der Deutschen Partei wanderte ab Anfang der 60er Jahre größtenteils auch zur CDU. Doch zurück ins Jahr 1949. Am 15. September findet die Wahl zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland statt. Adenauer gewinnt mit nur einer Stimme Mehrheit, seiner eigenen. Am 20. September hält Adenauer seine erste Rede als Bundeskanzler vor dem Deutschen Bundestag. Der Fortschritt gegenüber den Verhältnissen, die seit 1945 bei uns bestanden, ist groß. Zwar müssen wir uns immer bewusst sein, dass Deutschland und das deutsche Volk noch nicht frei sind. Aber wir haben wieder den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Niemand kann bei uns, wie das im nationalsozialistischen Reich der Fall war und wie es jetzt noch zu unserem Bedauern in weiten Teilen Deutschlands in der Ostzone der Fall ist, durch geheime Staatspolizei oder ähnliche Einrichtungen der Freiheit und des Lebens beraubt werden. Diese Güter, Rechtsschutz, Schutz der persönlichen Freiheit, die wir lange Jahre nicht besaßen, sind so kostbar, dass wir trotz allem, was uns noch fehlt, uns darüber freuen müssen. Meine Wahl zum Bundeskanzler, meine Damen und Herren, und die Regierungsbildung sind eine logische Konsequenz der politischen Verhältnisse, wie sie sich in der BIT-Zone infolge der Politik des Frankfurter Wirtschaftsrats herausgebildet hatten. Die Frage, soziale Marktwirtschaft oder Planwirtschaft, hat so stark unsere ganzen Verhältnisse beherrscht, dass eine Abkehr von dem Programm der Mehrheit des Frankfurter Wirtschaftsrats unmöglich war. Mit der Konstituierung der Bundesregierung, die am heutigen Tage erfolgt ist, ist auch das Besatzungsstatut in Kraft getreten. Wenn auch die Zuständigkeit des Bundestags und der Bundesregierung durch das Besatzungsstatut beschränkt ist, so darf uns doch diese Entwicklung, die ich Ihnen eben gekennzeichnet habe, dieses Werden des deutschen Kernstaates mit Freude erfüllen. Wenn ich spreche vom Frieden in der Welt und in Europa, dann, meine Damen und Herren, muss ich zurückkommen auf die Teilung Deutschlands. Die Teilung Deutschlands wird eines Tages, das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden. Ich fürchte, dass, wenn sie nicht verschwindet, in Europa keine Ruhe eintreten wird. Eine Woche nach der Verkündigung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland hatte auch der dritte Deutsche Volkskongress in Ost-Berlin die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik DDR gebilligt. Selbst Wilhelm Pieck, der erste Präsident der DDR, tut sich mit dem etwas ungelenken Namen in seiner Rede zur Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 schwer. Deutsche Männer und Frauen, deutsche Jugend, auf der Grundlage der vom dritten Deutschen Volkskongress bestätigten Verfassung ist in der deutschen Hauptstadt Berlin einmütig von allen Parteien und Massenorganisationen im Deutschen Volksrat die Deutsche Demokratische Republik geschaffen worden. Aus den ehemaligen Besatzungszonen sind 4 Jahre nach Kriegsende 2 neue deutsche Staaten geworden. Leider stehen von Anfang an nicht Frieden und Verständigung, sondern Konflikte und Konkurrenzkampf im Vordergrund. Der Journalist und spätere Chefkommentator der DDR, Karl Eduard von Schnitzler, bekannt geworden durch seine Fernsehsendung »Der Schwarze Kanal« und im Volksmund »Sudel-Ede« genannt, kommentiert die Gründung der beiden deutschen Staaten mit offenem Zynismus. Heute, am 7. Oktober 1949, ist die Deutsche Demokratische Republik gegründet worden, ist Deutschland als Staat wiedererstanden. Eine neue Etappe der deutschen Geschichte hat heute begonnen. Ein Tag geht zur Neige, der die notwendig gewordene und einzig mögliche Schlussfolgerung gebracht hat, die wir Deutschen aus unserer älteren und jüngeren Geschichte und aus der Entwicklung nach Kriegsende ziehen konnten. Aus der Nachkriegsentwicklung, die uns Deutsche in Westdeutschland dem beispiellosen Missbrauch der Siegerrechte von Seiten der Westmächte begegnen ließ, die zur Zerstörung unserer Friedensindustrie, zum Ausverkauf unserer Wirtschaft, zur völligen wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeit von Börsenmanövern der Wall Street, von der Zollpolitik des Empire und von der Kreditwilligkeit ausländischer Bankiers führte und in die Spaltung Deutschlands durch die Bildung eines reaktionären Separatstaates in Westdeutschland mündete.

zu diesem offiziellen Vorschlag, indem er ausführte, dass die Sorge, dass Deutschland nach seinem Wiedererstarken sich gegen Frankreich wenden würde, in Frankreich außerordentlich groß sei. Eine Aufrüstung sei sich in erster Linie, so schrieb er mir, durch eine erhebliche Steigerung der Produktion von Eisen und Stahl und dementsprechend der Förderung von Kohle. Daher schlage er den Abschluss des Vertrages der Montanunion, wie er später ins Leben trat, vor. Auch der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher unterstützt den Plan, fordert jedoch, dass die Gewerkschaften in die Pläne einbezogen werden. Bei der Frage, ob eine Realisierung des Schumann-Plans oder Schumann-Vorschlages in unserem Sinne möglich ist oder nicht, ist entscheidend eine Reihe von wirtschaftspolitischen Fragen. Ist entscheidend die Frage nach dem Recht des deutschen Volkes, das Eigentum seiner schweren Industrien selbst zu bestimmen. Der europäische Übereifer der Großmanager und Schwerindustriellen scheint mir nämlich darin zu ruhen, dass sie beim Weg auf das Ziel zusammen mit der französischen Schwerindustrie die Eventualität des Ausweichens vor der Sozialisierung und vor dem Mitbestimmungsrecht der Arbeitenden sehen. Und dabei, Genossinnen und Genossen, müssen wir wissen, dass die Sozialisierung in Deutschland und in der Hand von Vertretern der deutschen arbeitenden Bevölkerung die beste Garantie des europäischen Friedens ist, die es überhaupt gibt. Mit Westdeutschland geht es wirtschaftlich stetig weiter aufwärts. Dafür ist neben der Anschubhilfe durch den Marshallplan vor allem ein Mann verantwortlich, Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard. Am 9. Februar 1950 äußert sich der Vater der sozialen Marktwirtschaft zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Soziale Marktwirtschaft heißt ich das, wenn die Wirtschaftspolitik dafür Sorge trägt und alle Anstrengungen unternimmt, um durch eine Verbesserung der Leistung, durch eine Senkung der Preise und durch eine Erhöhung des Nominallohns und Reallohns die Lebenshaltung unseres Volkes und der breiten Masse unseres Volkes fortlaufend zu verbessern. Dass dieser Zustand nicht befohlen werden kann, das hat uns die Planwirtschaft gezeigt. Dass dieser Zustand einen dynamischen, unendlichen Prozess darstellt, bedarf auch keiner Begründung. Ich habe wiederholt ausgeführt, dass wir uns bewusst sind, auch in der Regierung, dass der derzeitige Zustand bei allem, was er an Erfolg schon gebracht hat, durchaus noch nicht in voll befriedigend sei. Am 15. Juni tritt die Bundesrepublik dem Europarat bei, gegen die Stimmen von SPD, KPD, Zentrum, der Sozialistischen Reichspartei und Teilen der Bayernpartei. Dem Entschluss ist eine lange innenpolitische Auseinandersetzung vorausgegangen. Zwar beurteilen Regierung und Opposition den Beitritt als wichtigen Schritt zur europäischen Integration, jedoch gibt es erhebliche Meinungsunterschiede über die Voraussetzungen. Besonders umstritten ist der gleichzeitige Beitritt des Saargebiets zum Europarat. Juni 1950. Truppen des kommunistisch regierten Nordkorea überschreiten den 38. Breitengrad, die Grenze zum westlich orientierten Südkorea, und dringen auf breiter Front auf die Hauptstadt Seoul vor. Mit Entsetzen reagiert die sogenannte freie Welt auf die Kriegserklärung Nordkoreas. In Deutschland führt diese erste kriegerische Auseinandersetzung im Ost-West-Konflikt zu Hamsterkäufen, aber auch zu heftigen Diskussionen über eine Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Adenauer fordert in einem Memorandum die Beteiligung der Bundesrepublik an einer westeuropäischen Armee. Winston Churchill, britischer Delegierter im Europarat, begrüßt die Idee einer Europaarmee mit deutscher Beteiligung. Gustav Heinemann lehnt Adenauers Pläne zu einer Remilitarisierung entschieden ab und tritt als Bundesinnenminister zurück. Währenddessen bereitet der Sicherheitsbeauftragte Theodor Blank im Geheimen die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik vor. 1952 gesteht er, nach zahlreichen Dementis, die Pläne seiner Dienststelle Blank zur Wiederbewaffnung und zur allgemeinen Wehrpflicht. Als im Sommer 1950 der Krieg in Korea ausbrach, gingen seine Auswirkungen weit über Asien und Amerika hinaus. Die europäischen Völker wurden sich am Beispiel Koreas zum ersten Mal wirklich über den Ernst ihrer eigenen Lage klar und sie zogen die Folgerungen aus dem, was sie in Asien sahen und was sich in Europa jederzeit wiederholen konnte. In diesen Tagen wurde der Gedanke einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft geboren. Man erklärte sich dazu bereit, im Falle eines Angriffes die Bundesrepublik und West-Berlin mit zu verteidigen. Aber, und das ist die andere Seite, man forderte uns Deutsche auf, uns an dieser Verteidigung und ihren Vorbereitungen zu beteiligen. Es kommt darauf an, einen wirkungsvollen Verteidigungsbeitrag zu leisten, ohne dabei den alten Militarismus wieder aufleben zu lassen. Sie werden mich nun vielleicht fragen, ob es denn wirklich Militär ohne militaristisches Beiwerk geben könne. Ich kann Ihnen darauf nur antworten, dass das nach meiner Überzeugung durchaus möglich ist. Auf dem ersten Bundesparteitag der CDU in Goslar vom 20. bis zum 22. Oktober 1950 wird Adenauer zum Bundesvorsitzenden gewählt. Bis 1966 wird er immer wieder in diesem Amt bestätigt. Im März 1951 übernimmt Konrad Adenauer zusätzlich das neu geschaffene Amt des Außenministers. Der Schwerpunkt seiner Politik liegt weiterhin auf einer Westintegration der Bundesrepublik. Am 18. April reist Adenauer erstmals nach Paris zur Unterzeichnung des Vertrages über die Montanunion. Im Mai wird die Bundesrepublik gleichberechtigtes Mitglied im Europarat. Am 24. September beginnen die Verhandlungen mit den alliierten Hohen Kommissaren über die Ablösung des Besatzungsstatuts. Parallel dazu wird in Paris über die Bildung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft verhandelt. Im Dezember findet Adenauers erster Besuch in Großbritannien statt. Die Beziehungen zu den Ländern der westlichen Hemisphäre verbessern sich zusehends, als am 10. März 1952 die Sowjetunion überraschend den Westmächten Friedensverhandlungen für ein wiedervereinigtes Deutschland anbietet, allerdings unter der Bedingung der Neutralität Deutschlands. Die Westmächte und Adenauer lehnen die sogenannte Stalin-Note ab, da sie an der Ernsthaftigkeit der Vorschläge zweifeln. Jakob Kaiser, Adenauers ehemaliger Widersacher in der CDU und jetzt Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, nimmt zur Stalin-Note Stellung. Niemand wird in Abrede stellen können, dass es sich bei den Vorschlägen der Sowjetunion für einen Friedensvertrag mit Deutschland um ein gewichtiges politisches Ereignis der letzten Monate handelt. Das muss auch bei vorsichtigster Zurückhaltung dem Inhalt und der Absicht der Note gegenüber anerkannt werden. Die Bedeutung der Note liegt zunächst in der Tatsache, dass sich die Sowjetunion nunmehr selbst zu Wort gemeldet hat. Die Sowjetunion hat die propagandistischen Behauptungen des heutigen Regimes in der Sowjetzone widerlegt, dass die Wiederherstellung der deutschen Einheit und ihre Vorbedingungen, nämlich freie Wahlen für die Bildung einer Nationalversammlung und einer gesamtdeutschen Regierung, eine rein deutsche Angelegenheit sei. March 1952. Im Kellergeschoss des Münchner Polizeipräsidiums öffnet Sprengmeister Karl Reichert ein verdächtiges Paket, das an Bundeskanzler Konrad Adenauer adressiert ist. Zwei Jungen, denen ein Unbekannter das Päckchen in die Hand gedrückt hatte, damit sie es beim Postamt aufgeben, hatten sich damit bei der Polizei gemeldet. Sprengexperte Reichert stehen kalte Schweißperlen auf der Stirn. Zwei Polizisten schauen ihm nervös über die Schulter und beobachten aufmerksam jede seiner Handbewegungen. Vorsichtig schneidet Reichert das Paket auf, entfernt das braune Packpapier und hält eine Ausgabe des Lexikons Kleiner Brockhaus Band L bis Z in der Hand. Als er das Buch aus dem blauen Pappschuber nimmt und aufschlägt, explodiert eine Bombe. Die gewaltige Druckwelle reißt dem 46-jährigen Sprengmeister beide Unterarme ab. Wenige Stunden später stirbt der Vater dreier Kinder an seinen zahlreichen Verletzungen. Die beiden Polizisten, die hinter Reichert standen, überleben schwer verwundet. Sofort setzen fieberhafte Ermittlungen der Polizei ein. Schon bald ist klar, aus welcher Richtung der Attentatsversuch kam. Israelische Extremisten wollten den 76-jährigen deutschen Regierungschef umbringen. Kurze Zeit später bekennt sich eine Organisation jüdischer Partisanen zu dem Anschlag. Begründet wird der Mordversuch damit, dass Adenauer unter dem trügerischen Vorwand von Verhandlungen mit Israel die Verzeihung unseres Volkes zu erlangen suchte. Tatsächlich hatten bereits seit Mitte März 1952 im niederländischen Wassenaar deutsch-israelische Gespräche über Wiedergutmachungszahlungen begonnen. Zwei Briefbomben, die bei der deutschen Delegation in Wassenaar angekommen waren, konnten rechtzeitig von der Polizei entschärft werden. Doch die wahren Täter, sowohl für die beiden Anschlagsversuche in Wassenaar als auch für den in München, konnten nie ermittelt werden. 54 Jahre später, im Juni 2006, geht eine schockierende Nachricht um die Welt. Der ehemalige Mossad-Agent Eliezer Sudit behauptet, für den Bombenanschlag sei Menachem Begin von 1977 bis 1983 israelischer Ministerpräsident und Träger des Friedensnobelpreises 1978 verantwortlich. Eine Version, die der britische Geheimdienst stützt. Begin hat mir den Auftrag erteilt, erklärt der 81-jährige Attentäter Sudit gegenüber der Presse. Begin war ein ruhiger Mensch, aber wenn es um die Deutschen ging, war es damit vorbei. Sudit hatte sich 1940 der Irgun Zwei Loimi, der nationalen Militärorganisation, angeschlossen, die die Briten mit Anschlägen in Europa und im Nahen Osten aus Palästina vertreiben wollte. Ihr charismatischer Anführer war seit 1943 der aus Polen stammende Menachem Begin. Nach der Gründung Israels im Jahre 1948 wurde die Irgun aufgelöst. Während Sudit als Sprengstofffachmann in einem Steinbruch bei Tel Aviv arbeitete, gründete sein ehemaliger Chef zusammen mit anderen Kämpfern die Partei Chirut, Freiheit, die sich durch eine außergewöhnliche Radikalität gegen alles Britische und Arabische, vor allem aber gegen alles Deutsche auszeichnete. Als Ministerpräsident David Ben-Gurion 1951 das Angebot Adenauers zu Wiedergutmachungsverhandlungen annahm, tobte Begin vor Zorn. Jeder Deutsche ist ein Mörder. Adenauer ist ein Mörder. Während die Knesset über die Verhandlungen mit Deutschland debattieren wollte, versuchten Begins Anhänger, das Parlament zu stürmen. Polizei und Militär verhinderten Schlimmeres. Schließlich setzte sich Ben-Gurion durch. Israel stand vor dem Staatsbankrott und benötigte dringend den versprochenen Geldsegen aus Deutschland. Doch Begin gab nicht auf. Mit allen Mitteln wollte er die Verhandlungen zwischen Tel Aviv und Bonn stoppen, wenn nötig auch mit Gewalt. Der Sprengstoffexperte Sudit reiste nach Paris, um dort Bomben für die Attentate zu bauen. Ich wollte niemanden töten, behauptet Sudit heute. Wir wollten der Welt unsere Wut über die Wiedergutmachungsverhandlungen demonstrieren. Doch in dem Bekennerschreiben hieß es damals ebenso zynisch wie offen: Die Deutschen wollen Reparationen. Wir haben ihnen die erste Rate gerade geschickt. In einem Dokument des britischen Auslandsgeheimdienstes vom 19. Juni 1952, das den Stempel Top Secret trägt und heute im Nationalarchiv in London liegt, werden die Ziele der Chirut-Partei und die aktive Rolle Menachem Begins klar. Nach der grundsätzlichen Einigung zwischen Deutschland und Israel stehe dieser nun vor der Entscheidung, die Bombenattentate fortzusetzen, um die Aufmerksamkeit auf den unerbittlichen Hass der Partei auf alles Deutsche zu ziehen. Verwickelt ist Begin offenbar auch in die Planung von Sabotagekommandos gegen Schiffe, die im Rahmen der Wiedergutmachung deutsche Güter nach Israel bringen sollten. Den Fortgang der politischen Ereignisse konnte das alles jedoch nicht aufhalten. Am 10. September 1952 wird das Luxemburger Abkommen über die Wiedergutmachung mit Israel unterzeichnet. Die Bundesrepublik zahlt 3 Milliarden D-Mark an Israel. Schon im Mai hatte Adenauer den Deutschlandvertrag über die Beziehungen der Bundesrepublik zu den drei Westmächten in Bonn und den Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft EVG in Paris unterzeichnet. Die Bildung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ist aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass heute keiner der alten europäischen Nationalstaaten auf sich allein gestellt in der Lage ist, Freiheit und Wohlfahrt seiner Bürger zu schützen. Unsere politische Arbeit, die mit dem Schumann-Plan eine erste Etappe durchschritt und mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft einen weiteren, vielleicht den entscheidenden Abschnitt erreichte, hat die Hinwendung zu einer Gemeinschaft der europäischen Völker zum Ziel. Im April 1953 besucht Adenauer erstmals die USA und trifft mit Präsident Eisenhower und Außenminister John Foster Dulles zusammen. In der DDR beginnt es indes zu brodeln. In 272 Städten und Ortschaften brechen Streiks und Unruhen aus, an denen sich über 300.000 Arbeiter beteiligen. Am 17. Juni kommt es zum Generalstreik. Die Arbeiter fordern bessere Lebensbedingungen, den Rücktritt der SED-Regierung und die Durchführung freier Wahlen. Der Arbeiteraufstand wird von den Panzern der sowjetischen Besatzungstruppen blutig beendet. Adenauer wertet den Aufstand als Bekundung des Freiheitswillens der Bevölkerung in der DDR, ruft aber zur Besonnenheit auf. Geehrte Abgeordnete der Volkskammer, Deutsche in Westdeutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik. Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik tritt in einer höchst bedeutsamen Situation zusammen. Die deutsche Frage ist zur Frage von Frieden oder Krieg in Europa geworden. In Westdeutschland herrschen die gleichen Konzernherren, die Träger der Eroberungspolitik Hitler-Deutschlands waren und die Offiziere der Hitlerarmee. Heute wienen die lügnerische Propaganda über die Kriegsgefangenen, über geheime Lager in der Sowjetunion und eine wüste Hetze gegen alle demokratischen Länder der Vorbereitung einer neuen Kriegsaggression. Adenauer hat die Konzeption über die Vorbereitung des Krieges aus Hitlers Mein Kampf übernommen. Adenauer ist der Hitler von heute. Am 6. September finden die zweiten Bundestagswahlen statt. CDU und CSU erzielen unerwartet große Stimmengewinne. Die Wähler bestätigen mit ihrem Votum die Politik der Westintegration. Im Oktober wird Adenauer erneut zum Bundeskanzler gewählt. Professor Theodor Oberländer, Repräsentant des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteter, BHE, wird Adenauers Bundesvertriebenenminister. Er erinnert sich, wie er zu Adenauer kam. Ich fing dann also an, ja, in Vertriebenenarbeit und so weiter mich zu betätigen. Ich wollte die Theologie studieren, aber dazu kam es nicht. Die Vertriebenen wählten mich in den Bayerischen Landtag. Und da entstand die Frage, könnte ich als Vertreter dieser 27 Abgeordneten des sogenannten BHE Staatssekretär werden oder nicht. Der Generalkonsul in München, der amerikanische, fragte an in Washington und bekam von einer Armee eine so günstige Antwort, welche meiner Denkschriften, die ich ja im Griechischen schrieb und aufgrund deren ich aus der Armee entlassen wurde, dass ich Staatssekretär im Innenministerium wurde, 3 Jahre lang, und dann holte mich Adenauer hierher. Dann wurde ich Vertriebenminister von 53 bis 60. Und dann hat der Osten derartig gegen mich ist aufgetreten. Und hier war eine derartige Schwäche an Verteidigung, dass ich zu Adenauer sagte, unter diesen Umständen hat die Sache gar keinen Sinn. Infolge einer von der Stasi gesteuerten Hetzkampagne, Ostberlin ließ ihn in seiner Abwesenheit zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilen, musste Theodor Oberländer 1960 zurücktreten. Dieses Urteil wurde 1993 vom Landgericht Berlin aufgehoben, da es sich bei den 1960 vorgelegten Beweisen um geheimdienstliche Fälschungen handelte. Der Hauptvorwurf lautete, Oberländer sei 1941 für furchtbare Mordorgien an Juden in Lemberg verantwortlich gewesen. In Wahrheit jedoch hatten dort Einheimische blutige Jagd auf Juden gemacht, weil man sie kollektiv der Mitschuld an bolschewistischen Gräueltaten bezichtigte. Ostberlin, Warschau und Moskau gemeinsam lancierten die systematische Verleumdungskampagne gegen Professor Oberländer. Ziel war es, die Bundesrepublik als von Kriegsverbrechern und Nazis durchsetzt zu denunzieren und den Ruf der Heimatvertriebenen nachhaltig zu schädigen. Nützliche Idioten der Stasi waren zahlreiche westliche Medien und Journalisten, die die Informationen aus dem Osten unhinterfragt übernahmen und zum Teil bis heute nicht über die wahren Fakten des Falles berichten. Adenauer, ein erklärter Gegner und Opfer der Nazis, neigte nie zu pauschalen Verurteilungen. Auch nicht, wenn es um ehemalige Mitglieder der Wehrmacht oder der Waffen-SS ging. Bereits am 5. April 1951 erklärte er vor dem Deutschen Bundestag: Der Prozentsatz derjenigen, die wirklich schuldig sind, ist so außerordentlich gering und so außerordentlich klein, dass damit der Ehre der früheren deutschen Wehrmacht kein Abbruch geschieht. Ende 1952 schrieb Kanzler Adenauer an Generaloberst Hauser, den Veteranenführer der Waffen-SS: Die von mir in meiner Rede vom 3.12.1952 vor dem Bundestag abgegebene Ehrenerklärung für die Soldaten der früheren deutschen Wehrmacht umfasst auch die Angehörigen der Waffen-SS, soweit sie ausschließlich als Soldaten ehrenvoll gekämpft haben. Selbst in nicht konservativen Kreisen pflegte man seinerzeit noch deutlich zu differenzieren. Der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher, der unter Hitler selbst im KZ einsaß, setzte sich für die Gerechtigkeit der Masse der Waffen-SS-Soldaten ein, die einwandfrei gekämpft hatte. Die Truppe sei weder mit der allgemeinen SS noch mit den speziellen Organisationen der Menschenvernichtung und Verfolgung gleichzusetzen, betonte Schumacher seine Ablehnung der Kollektivschuld. Ende des ersten Teils. Fortsetzung auf CD2. Sommer 1954. Nachdem England sich bereits der Montanunion verweigert hat, lehnen die Briten auch die Beteiligung an der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ab, um ihre Unabhängigkeit vom Kontinent zu demonstrieren. Als Folge votiert auch die französische Nationalversammlung mit 319 zu 264 Stimmen gegen den Vertrag über die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, EVG. Ein erster Rückschlag auf dem Weg zur Europäischen Gemeinschaft. Als die Bundesregierung vor 5 Jahren ihre Arbeit aufnahm, ergaben sich folgende zentrale Probleme. Erstens die Herstellung der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Bundesrepublik. Zweitens die Wiedervereinigung Deutschlands. Drittens der Zusammenschluss des freien Europas und die Eingliederung Deutschlands in die Europäische Gemeinschaft. So ungewiss es damals war, ob es gelingen würde, diese Ziele in naher, ja selbst in ferner Zukunft zu erreichen, so sicher war es, dass nur ein gangbarer Weg zu ihnen führen würde, nämlich die Zusammenarbeit Deutschlands mit den freien Nationen. Die Politik der Zusammenarbeit mit ihnen konnte deshalb zu einem bestimmenden Faktor für das Verhalten der Bundesregierung werden, weil in allen Kreisen und Schichten des deutschen Volkes nach den Leiden zweier Kriege die Überzeugung tief Wurzel geschlagen hatte, dass nur die Einigung der europäischen Nationen, Deutschland und Europa, eine Zukunft sichern würde, in der ein Leben in Freiheit und Würde möglich war. Auf der Pariser Konferenz am 23. Oktober laden die 14 NATO-Staaten die Bundesrepublik zum Beitritt in das westliche Militärbündnis ein. Das Besatzungsstatut soll aufgehoben werden. Die Bundesrepublik verzichtet auf die Herstellung von Atomwaffen und verpflichtet sich, die Wiedervereinigung Deutschlands und die Regelung der Grenzfragen ausschließlich mit friedlichen Mitteln zu betreiben. In der Saarfrage kommt es zu einem Kompromiss. Das Saarland soll nach dem Willen der Franzosen einen besonderen Autonomiestatus erhalten und durch Wirtschaftsverträge mit Frankreich eng verbunden bleiben. Eine Volksabstimmung soll 1955 über das Statut entscheiden. Wirtschaftlich ist die Bundesrepublik auf absolutem Erfolgskurs. 10 Jahre nach dem Krieg wird Deutschland auf Platz 2 der weltweit größten Wirtschaftsnationen stehen. Wir müssen den Mut zum Verbrauchen aufrechterhalten, denn ein Volk, das den Mut zum Verbrauch verliert, verliert auch die Kraft zur Produktion. Wir haben ja historische Beispiele genug, wohin es führt, wenn ein Volk nicht mehr verbrauchswillig ist. Denn wenn dieser unglückliche Zustand eintritt, dann wird das Sparen zu einer sinnlosen Angelegenheit. Bundeswirtschaftsminister Erhard propagiert den Konsum, um das Wirtschaftswunder weiter anzukurbeln. Und am 4. Juli geschieht auch noch das Wunder von Bern. Deutschland wird im Endspiel gegen die hochfavorisierten Ungarn mit 3:2 Weltmeister. Nach dem Motto, wir sind wieder wer, keimt in Westdeutschland ein fast vergessenes Gefühl auf. Stolz auf das eigene Land. Dann erschüttert ein brisanter Spionagefall die Republik. Die DDR gewährt Otto John, dem Präsidenten des Bundesdeutschen Amtes für Verfassungsschutz, politisches Asyl. John war am 20. Juli unter mysteriösen Umständen in die DDR gelangt. 3 Tage später begründet er in einer Rundfunkrede seinen Wechsel nach Ostdeutschland. Die einseitige Bindung an die amerikanische Politik durch Dr. Adenauer, die damit verbundene Remilitarisierung und Wiederbelebung des Nationalsozialismus führen zwangsläufig zu einem neuen Krieg, der nicht nur noch größere und unvorstellbare neue Leiden über das deutsche Volk bringen würde, sondern auch das Weiterbestehen unseres Volkes als Nation in Frage stellt. Dies sage ich im vollen Bewusstsein meiner Verantwortung. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und aufgrund der Kenntnis der wirklich entscheidenden Tatsachen, die auch den führenden Persönlichkeiten in Bonn, mit denen ich zusammengearbeitet habe, nicht unbekannt sind. Es genügt nicht mehr, nur zu warnen, sondern es muss gehandelt werden. Und deshalb habe ich am letzten Freitag zu einer Aktion für die Wiedervereinigung aufgerufen. Ich bin der Stimme meines Gewissens gefolgt und überzeugt, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Wie sehr der Skandal die Menschen bewegt, zeigt die Rede von CDU-Innenminister Gerhard Schröder in der Bundestagsdebatte vom 17. September 1954. Der Fall John hat die deutsche Öffentlichkeit tief erregt und beunruhigt. Er ist eine Schlappe im Kalten Krieg, eine Niederlage an jener unsichtbaren Front, an der der Krieg im Dunkel geführt wird. Er ist der bisher größte politische Skandal in der Bundesrepublik und zugleich ein Erfolg der Sowjets. Mithilfe eines ehemaligen hochgestellten Beamten der Bundesrepublik glaubt man, die Verleumdung in die Welt setzen zu können. Die Bundesrepublik sei von Nazis beherrscht und deshalb kein würdiger und zuverlässiger Partner der freien Welt. Das ist die verlogene Rolle, die John im Auftrage von Pankow und Karlshorst zu spielen hat. John kehrt am 13. Dezember 1955 überraschend in die Bundesrepublik zurück und wird 10 Tage später wegen landesverräterischer Beziehungen zur DDR festgenommen. Er behauptet, von der DDR entführt worden zu sein. Ende 1956 wird John wegen Landesverrats zu 4 Jahren Haft verurteilt, aber bereits 1958 von Bundespräsident Theodor Heuss begnadigt. Die Hintergründe des Falles bleiben bis heute ungeklärt. Im Mai 1955 treten die Pariser Verträge in Kraft. Adenauer erreicht damit die endgültige Souveränität der Bundesrepublik. Am 5. Mai um 12 Uhr mittags endet die Besatzungszeit. Heute, fast 10 Jahre nach dem militärischen und politischen Zusammenbruch des Nationalsozialismus, endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Mit tiefer Genugtuung kann die Bundesregierung feststellen, wir sind ein freier und unabhängiger Staat. Was sich auf der Grundlage wachsenden Vertrauens seit langem vorbereitete, ist nunmehr zur rechtsgültigen Tatsache geworden. Wir stehen als Freie unter Freien, den bisherigen Besatzungsmächten in echter Partnerschaft verbunden. Mit der Bundesregierung gedenken in dieser Stunde 50 Millionen freier Bürger der Bundesrepublik Deutschland in brüderlicher Verbundenheit der Millionen Deutschen, die gezwungen sind, getrennt von uns in Unfreiheit und Rechtlosigkeit zu leben. Wir rufen ihnen zu, ihr gehört zu uns, wir gehören zu euch. Die Freude über unsere wiedergewonnene Freiheit ist so lange getrübt, als diese Freiheit euch versagt bleibt. Ihr könnt euch immer auf uns verlassen, denn gemeinsam mit der freien Welt werden wir nicht rasten und ruhen, bis auch ihr die Menschenrechte wiedererlangt habt und mit uns friedlich vereint in einem Staate lebt. In dieser Stunde gedenken wir auch der vielen Deutschen, die immer noch das harte Los der Kriegsgefangenschaft tragen müssen. Wir werden alles daran setzen, dass er ihnen bald die Stunde der Befreiung schlägt. Freiheit verpflichtet. Es gibt für uns im Innern nur einen Weg, den Weg des Rechtsstaates, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit. Es gibt für uns in der Welt nur einen Platz an der Seite der freien Völker. Unser Ziel ist, in einem freien und geeinten Europa ein freies und geeintes Deutschland. Adenauer gibt das Auswärtige Amt an Heinrich von Brentano ab. In Paris erklärt der Kanzler den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch die kommunistisch regierten Staaten des Ostblocks war die Nordatlantik-Organisation ihrer Zielsetzung entsprechend gezwungen, eine militärische Streitmacht zum Zwecke der gemeinsamen Verteidigung für die Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten und letzten Endes zur Erhaltung des Weltfriedens aufzubauen. Die Reaktion des Ostens lässt nicht lange auf sich warten. Am 14. Mai unterzeichnen Vertreter Albaniens, Bulgariens, Polens, Rumäniens, Ungarns, der Tschechoslowakei, der UdSSR und der DDR in Warschau den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Das Abkommen konstituiert das östliche Militärbündnis, den sogenannten Warschauer Pakt. Jetzt sind die beiden Lager nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch militärisch klar voneinander getrennt. Am 9. September fährt ein Sonderzug aus Bonn in Richtung Sowjetunion. Zur selben Zeit starten vom Kölner Flughafen 2 Maschinen mit dem Ziel Moskau. In der einen Maschine sitzt Kanzler Adenauer, in der anderen Außenminister von Brentano. In dem Sonderzug sitzt eine 70-köpfige Delegation. Adenauer wird mit seinen wichtigsten Beratern im Moskauer Hotel Sowjetskaja untergebracht, einem der größten und geschmacklosesten Bauten im stalinistischen Zuckerbäckerstil. Adenauers Büros befinden sich in dem Sonderzug, der auf einem extra angelegten Nebengleis steht, umgeben von Blumenrabatten und einem meterhohen Bretterzaun. Adenauer möchte die diplomatischen Beziehungen mit der Sowjetunion wieder offiziell herstellen. Eines seiner wichtigsten Ziele ist humanitärer Natur. Er will die letzten noch in der UdSSR einsitzenden Kriegsgefangenen zurück in die Heimat holen. Nach Schätzungen des Roten Kreuzes etwa 130.000 Soldaten. Die Verhandlungen finden im Spiridonavka-Palais statt. An einem langen Tisch sitzen sich die Mitglieder beider Parteien gegenüber. Adenauer verhandelt mit Chruschtschow, Molotow und Bulganin hart, doch zwei Tage lang erzielt er keinerlei Fortschritte. Die Russen halten daran fest, dass sich nur noch 9.628 Gefangene in ihrer Gewalt befänden, die alle Kriegsverbrecher seien. Als Adenauer erwähnt, dass nach dem Eindringen der Roten Armee in Deutschland auch gewisse entsetzliche Dinge geschehen seien, bekommt Chruschtschow einen Wutanfall. Als Adenauer auch noch die Frage der Wiedervereinigung anschneidet, droht ihm Chruschtschow mit der Faust. Adenauer seinerseits steht auf und erhebt auch seine Fäuste gegen Chruschtschow. Später kontert er Chruschtschows cholerische Ausfälle mit der Frage: Wer hat denn eigentlich das Abkommen mit Hitler geschlossen, Sie oder ich? Am fünften Verhandlungstag kann von Brentano Molotow in Ruhe erklären, dass eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen erst erfolge, wenn die Frage der Kriegsgefangenen geklärt sei. Chruschtschow tobt mehr denn je. Mit einem Trick gelingt Adenauer schließlich doch noch die Wende. Über ein von den Russen abgehörtes Telefon lässt er umgehend sein Sonderflugzeug von Frankfurt nach Moskau beordern, um seine Abreise vorzutäuschen. Die Sowjets reagieren sofort und laden zum abendlichen Bankett ein. Die deutsche Delegation unter Adenauers Führung erscheint, nicht ohne vorher die übliche Dosis Olivenöl zu sich genommen zu haben, um die endlosen Wodka-Trinksprüche zu überstehen. Während des Essens nimmt Bulganin Adenauer zur Seite und erklärt ihm, die Sowjetunion würde alle noch festgehaltenen deutschen Kriegsgefangenen entlassen. Eine erstaunliche Kehrtwendung, die nur Adenauers Beharrlichkeit und Listigkeit zu verdanken ist. Heinz Alfred Theiss aus Münster gehörte zu jenen Gefangenen, die Adenauer den unmenschlichen Lagern der Sowjets entreißen konnte. Am 2. Mai 1945 fuhr er als 17-jähriger Schüler mit dem Zug durch die damalige Tschechei, um zu seiner Mutter nach Oberbayern zu gelangen. An diesem Tag erließ Präsident Benesch den Befehl, alle Deutschen zu vernichten. Nach einer Odyssee durch verschiedene Lager landete er schließlich in der Sowjetunion. Das letzte Lager war im Ural im sibirischen Asbest, größte Asbestvorkommen der Welt. Da sind wir auf einer Fahrt von 4 Wochen Länge hingebracht worden. So, und da waren wir die letzten 2,5 Jahre. Bis das Adenauer nach Moskau kam und von da aus ging es dann nach Hause. Und damit waren 10,5 Jahre meiner Jugendzeit weg, obwohl ich nie ein Gewehr in meinen Händen hatte und nie einen Schuss irgendwo abgegeben hatte und keine Front gesehen hatte und nichts, sondern als Schüler. In Bremen eingestellt, ausgebombt in Bremen, nach Reichenberg zum Fliegerhorst evakuiert. Die Russen kamen näher, die Front näher, ab nach Leipzig, dann Tschechei und Ende. Zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Mein Vater hat hier alle möglichen Unterlagen zusammengesucht, als Schüler und so weiter. Hat die in Flotow an der Weser, gab es eine Militärkommission von den Russen, dort stempeln lassen, prüfen lassen, vorher noch beglaubigen lassen von einem Pastor hier. Ja, so, der hat die auch abgestempelt. Und dann haben wir die ersten Päckchen bekommen in Maximowka. So, und dann wurde ich irgendwann gerufen zu dem Kommissar Und der sagte mir, das, was hier drin steht, das wussten wir schon lange. Und Sie sind ja in dem Sinne auch gar kein Kriegsgefangener, obwohl wir da schon verurteilt waren. Euer Adenauer muss nach Moskau kommen. Dann fahrt ihr nach Hause. Alle. Der hatte recht. Adenauer kam und wir fuhren nach Hause. Aber wann kam er? Unter der russischen Bevölkerung, aber auch bei den Lagerinsassen, sprechen sich die Ereignisse wie ein Lauffeuer herum. In Russland überall. Jedes Kuhkaff, jeder, wo auch immer, gibt es ein Riesenradio, einen Riesenlautsprecher. Zentral angeschlossen über Moskau sozusagen. Nicht? Die Leute sind sofort informiert in ganz Russland. Nicht? Und auch dieses hier haben wir im Lager ja mitgekriegt und gefiebert und gezittert. Was kommt jetzt? Und dann war eine Situation, dass der Adenauer wieder nach Hause fahren wollte. Nicht? Also, das war fürchterlich. Nicht? Und dann auf einmal Jubel. Nicht? Und dann war tatsächlich von heute auf morgen war das Lagertor auf. Die Wachmannschaften waren verschwunden. Von den 3,5 Millionen deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion überlebte jeder Fünfte die Gefangenschaft nicht. Viele sind bis heute vermisst. Für Adenauer ist die Heimholung der letzten Kriegsgefangenen ein großer Erfolg, vor allem im eigenen Land. Adenauer sprach später immer wieder von einer vertraulichen Bemerkung Chruschtschows während dieses Moskau-Besuches vom September 1955. Der Kreml-Chef habe ihm erklärt, die Sowjetunion rechne fest mit einem Krieg gegen China und hoffe dabei auf die Hilfe des Westens. Wenngleich Moskau die wachsende Machtrot Chinas durchaus als Bedrohung empfand, ist kaum anzunehmen, dass Chruschtschow seine Verhandlungsposition mit einem solch offenen Eingeständnis geschwächt hätte. Offenbar handelte es sich hier um eine Durchhaltelegende Adenauers, die in erster Linie an die westlichen Partner gerichtet war, getrieben von der ständigen Angst, der Westen könne seine Politik der Stärke aufgeben und damit den Expansionsdrang Russlands entfesseln. Adenauer sah den Kommunismus, aber vor allem den über Jahrhunderte erkennbaren Drang des russischen Koloss, sich nach Westen und nach Asien auszudehnen, als größte Bedrohung an und hoffte, dass die UdSSR durch die Aufwärtsentwicklung in Mao Zedongs China gezwungen werde, Streitkräfte aus dem Westen abzuziehen und gegen Rot-China einzusetzen. So schrieb er in seinen Erinnerungen: Meine Hoffnung war, die Sowjetunion werde eines Tages einsehen. Alles zusammen können wir nicht machen. Meine Hoffnung war, sie werde dann ihre Kräfte auf eine Auseinandersetzung mit den Chinesen konzentrieren und Europa in Ruhe lassen. Eine doch eher naive Sicht über den künftigen Verlauf der Weltgeschichte, an einen Krieg zwischen China und der Sowjetunion zu glauben und damit auf eine rasche wirtschaftliche Schwächung Moskaus zu setzen. Adenauers Ostpolitik war jedoch von diesen simplen Einschätzungen getragen und er stand damit in Westdeutschland nicht allein. Es ist kaum vorstellbar, dass der intelligente Adenauer ernsthaft glaubte, dass in absehbarer Zeit eine Chance für eine Wiedervereinigung bestehe. Je enger die Bindung an den Westen wuchs, desto ferner entrückte dieser Wunsch der Realität. Zudem hatten die Nachbarn, vor allem Frankreich und England, nach wie vor Angst vor einem wiedererstarkten Deutschland als zentraleuropäischer Macht. Selbst als 1990 die friedliche Wiedervereinigung Realität wurde, schauten der französische Präsident François Mitterrand und die britische Premierministerin Maggie Thatcher äußerst argwöhnisch auf die Entwicklung in Deutschland. Als Preis für deren Zustimmung wurde, neben vielen anderen Zugeständnissen, die stabile deutsche Mark, das Symbol des Wiederaufstiegs, auf dem Altar der Wiedervereinigung geopfert. Doch zurück in das Jahr 1955. Am 23. September formuliert Adenauer den außenpolitischen Grundsatz der sogenannten Hallstein-Doktrin. Danach betrachtet die Bundesrepublik die Aufnahme diplomatischer Beziehungen durch dritte Staaten zur DDR als unfreundlichen Akt, der geeignet sei, die Spaltung Deutschlands zu vertiefen. Adenauer begründet diese Haltung mit dem Alleinvertretungsanspruch der Bundesregierung für ganz Deutschland. Auf die Frage, wie unter diesen Umständen die neuen diplomatischen Beziehungen der Bundesrepublik zur UdSSR, die die DDR selbstverständlich anerkennt, zu beurteilen seien, spricht Adenauer von einem Sonderfall. Die Hallstein-Doktrin, benannt nach dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt Walter Hallstein, führt letztlich zur diplomatischen Isolierung der DDR. Später wurde Adenauer immer wieder der Vorwurf gemacht, er habe eine mögliche Wiedervereinigung wegen seiner einseitigen Westorientierung, seines Alleinvertretungsanspruchs und seiner strikten Ablehnung von Angeboten der Sowjets verspielt. Es gab insbesondere in den ersten Jahren nach Kriegsende zahlreiche Versuche Stalins, ein neutrales, wiedervereintes Deutschland zu schaffen. Wie ernst diese Angebote wirklich waren, ist heute schwer zu beurteilen. Stalin fürchtete sich nach dem hart errungenen und äußerst verlustreichen Sieg gegen die deutsche Wehrmacht in der Tat vor einer neuen Phalanx aus US-Streitkräften und wiedererstehender Wehrmacht. Hätte er wirklich auf Mittel- und Ostdeutschland verzichtet, um dieses Bedrohungsszenario zu verhindern? Wäre bei gesamtdeutschen Wahlen vielleicht Schumacher und nicht Adenauer Kanzler geworden? Wie hätte ein SPD-Kanzler auf Stalins Vorschläge reagiert? Gewagte Spekulationen, die freilich den Verlauf der Geschichte nicht mehr ändern. »25. März 1957. In Rom unterzeichnen die Regierungschefs von 6 europäischen Nationen, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland, die Verträge zur Gründung eines gemeinsamen Marktes und zur Annäherung der Mitgliedstaaten. Der auf den römischen Verträgen beruhende Zusammenschluss tritt mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG am 1. Januar 1958 in Kraft. Parallel wird die Europäische Atomgemeinschaft Euratom mit Sitz in Brüssel gegründet. Sie soll die friedliche Nutzung der Kernenergie in den Mitgliedstaaten fördern und koordinieren. Die militärische Nutzung der Atomenergie jedoch löst in Westdeutschland hitzige Diskussionen aus. Nachdem sich Kanzler Adenauer während einer Pressekonferenz für die Aufrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen ausspricht, da diese doch nur eine Weiterentwicklung der Artillerie seien und Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß ebenfalls die Notwendigkeit von Kernwaffen unterstreicht, kommt es in der Öffentlichkeit und im Parlament zu Auseinandersetzungen, die im Frühjahr 1958 ihren Höhepunkt erreichen. Gustav Heinemann, SPD, und Franz Josef Strauß, CSU, diskutieren im Bundestag über das Für und Wider einer atomaren Aufrüstung der Bundeswehr. Wenn wir noch in der Zeit der Entscheidungen im megalithischen Zeitalter leben würden, dann könnten wir diese Entscheidung bis zum Probefall zurückstellen. In der Mitte des 20. Jahrhunderts ist es uns nicht möglich, den Fall der Bedrohung nach erfolgtem Eintritt erst überhaupt wahrzunehmen oder als gegeben festzustellen. Ich würde, so gern ich die beiden zusammen sprechen sehe, allmählich lerne auch ich politische Vernunft, Kollege Schöttle, so gern ich die beiden zusammen sprechen sehe, Herrn Dr. Adenauer und Herrn Dr. Schumacher, nicht gerne hinter Stacheldraht im Ural sich darüber unterhalten sehen, was sie hätten tun sollen im Frühjahr 1952. Sie fragen uns, ob wir verantworten wollen, dass die Sowjetunion uns überwinden könnte. Ich frage Sie, können Sie es verantworten, dass unser aller Selbstmord als die Alternative gegen ein politisches System ins Auge gefasst wird. Kollege Heinemann, Ihr Standpunkt führt dazu, dass nach Ihrer Auffassung Verteidigung völkerrechtlich erlaubt, moralisch legitim ist, soweit es sich um konventionelle Waffen handelt. Angenommen, es ließe sich eine genaue Abgrenzung finden, so schwer es auch wäre, aber angenommen, es ließe sich eine genaue Abgrenzung finden. Zwangsläufig Ihren Standpunkt weiterverfolgt, heißt, sollte aber ein Angreifer mit dem Einsatz nuklearer Waffen drohen, was dann? Verteidigen mit konventionellen Waffen? Sie wissen ganz genau, dass das nicht den geringsten Sinn mehr hat, dass das schwächer ist, als wenn man mit einer Armbrust gegen eine Festung anrennen würde. Wissen Sie ganz genau, wenn Sie also mit konventionellen Waffen den Angreifer nicht mehr abhalten können. Und wenn der Angreifer weiß, dass nukleare Waffen auf der anderen Seite jetzt nach ihrer Welttheorie nicht zur Verfügung stehen, dann bleibt doch nichts anderes übrig als bedingungslose Kapitulation. Bei einer Umfrage sprechen sich 83% der Westdeutschen gegen eine atomare Bewaffnung aus. Der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer will eine Volksbefragung dazu durchführen. Die Sozialdemokratie wird den Kampf gegen die atomare Ausrüstung der Bundeswehr mit allen ihr zur Verfügung stehenden verfassungsmäßigen Mitteln fortsetzen und steigern. Am 30. Juli verkündet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe: Es wird folgendes Urteil verkündet. Das Hamburgische Gesetz betreffend die Volksbefragung über Atomwaffen vom 9. Mai 1958 und das Bremische Gesetz betreffend die Volksbefragung über Atomwaffen vom 20. Mai 1958 sind nichtig. Die schon beschlossenen Landesgesetze werden wieder aufgehoben. Gegen den Widerstand von SPD und FDP billigt die Regierung die Atombewaffnung der Bundeswehr. Am 15. September 1957 finden die Wahlen zum 3. Deutschen Bundestag statt. Unter dem Motto »Keine Experimente« geht die CDU offensiv in den Wahlkampf, in dessen Mittelpunkt die Person Konrad Adenauers steht. Meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, in 10 Tagen werden Sie wählen. Besonders die SPD hat Ihnen viele Versprechungen gemacht. Diese Politik der ständigen Versprechungen kennen wir nun seit 8 Jahren. Wir haben zielbewusst gearbeitet und zwar mit Erfolg gearbeitet. Arbeit und Brot, Wohlstand für alle zu schaffen, das war das erklärte Ziel unserer Wirtschaftspolitik von Beginn an. Jeder sieht, dass wir damit Erfolg hatten. Die Wirtschaft gedeiht, der Wohlstand wächst. Sehen Sie sich dagegen diese Bilder der marxistischen Planwirtschaft an, die vor 3 Monaten in Ostpreußen aufgenommen wurden. Und damit will man die Leistungen der sozialen Marktwirtschaft überflügeln, wohin wir sehen bei uns wachsender Wohlstand. Am Puls der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat. Verehrt als tüchtiger Verwalter, geschätzt durch seinen weisen Rat. Er stellte nach den Untergängen die Hebel wieder richtig ein. Und wir, die an der Leitung hängen, wir können sehr beruhigt sein. Doch wie ja leider meist im Leben, ist mancher für das Gute blind. Und es gibt Leute, die erheben den Anspruch, dass sie klüger sind. Und eines Nachts, lasst es uns träumen, es ist die Nacht der Bundeswahl. Da kriegen sie zu jenen Räumen das Schlüsselbund im Futteral. Und nun fängt in der Zentrale die große Renovierung an. Man hört nicht auf die Warnsignale und jeder schaltet, was er kann. Wer viel versprach, der muss viel halten, wenn er dann selbst am Hebel sitzt. So wird vom Schalten und vom Walten das schöne Werk schnell abgenützt. Zuletzt, in jenem schlimmsten Falle, stellt man den Hebel NATO aus. Und statt der Sicherheit für alle, kommt Kurzschluss übers deutsche Haus. Moral? Nur mit dem einen Ziele zu ändern, was schon blühtend treibt, steht alles auf dem Spiele. Drum sorgt, dass es beim Alten bleibt. Die CDU-CSU erreicht mit einem sensationellen Ergebnis die absolute Mehrheit. 50,2% der Wähler votieren für die Kanzlerdemokratie Adenauers. Am 28. Oktober stellt der wiedergewählte Bundeskanzler Adenauer sein Kabinett vor. 10 CDU-Ministern stehen 5 Minister von der CSU und 2 von der Deutschen Partei gegenüber. Im September 1958 trifft Adenauer zum ersten Mal mit Frankreichs neuem Ministerpräsidenten Charles de Gaulle zusammen. Wenngleich Adenauer insgeheim de Gaulles militärischen Habitus und seine pompösen Gesten als sonderbar empfindet, beurteilt er die Annäherung der einstigen Erzfeinde nach seiner Rückkehr auf einer Pressekonferenz als sehr positiv. Ministerpräsident de Gaulle hat mit voller Klarheit darauf hingewiesen, dass eben die Situation zwischen Frankreich und Deutschland sich völlig geändert habe, dass Frankreich bis vor diesen Jahren immer in der Furcht oder große Teile der französischen Bevölkerung in der Furcht gewesen sei, eines Tages von Deutschland angegriffen zu werden. Es sei auch nach dem Zusammenbruch Deutschlands im Jahre 1945 in Frankreich noch der Gedanke lebendig gewesen, ob nicht eines Tages doch in Deutschland eine Art von Rache wegen der Niederlage Platz greifen würde. Aber das sei alles nun vorüber, sei alles vorbei, auch in der Mentalität des französischen Volkes. Es bestehen keine Gegensätze solcher Art mehr, keine solcher Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland. Und Frankreich und Deutschland könnten sich deswegen gemeinsam und freundschaftlich den größeren Aufgaben widmen, den Aufgaben, die die beiden Länder gemeinsam haben in Europa und in der Welt. Im November 1958 kommt es zu einer erneuten Berlin-Krise. Nikita Chruschtschow kündigt den Status von Berlin auf. Die vier Mächte sollen innerhalb von 6 Monaten über den Status Berlins mit dem Ziel der Unabhängigkeit der Stadt neu verhandeln. Walter Ulbricht, Generalsekretär der SED, zum Vorschlag der Sowjets. Dass wir uns bei den Verhandlungen über die Berlin-Frage beschränken und konzentrieren auf das Grundproblem der Erhaltung des Friedens. Das heißt, wir stellen im Grunde genommen nur die Frage des Abzugs der ausländischen Truppen, ja, und der Neutralisierung Westberlins, das heißt der Verwandlung in eine Freistadt. Wie der Vorschlag in der Sowjetnote bedeutet, dass die Westberliner zum ersten Mal seit 1948 die Freiheit bekommen. Zum ersten Mal seit 1948. Die Westmächte und Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt lehnen jede Änderung des Berlin-Status ab. Aus internationalen Verträgen, aus völkerrechtlichen Vereinbarungen kann man sich nicht einseitig lösen, ohne rechtsbrüchig zu werden. Wer glaubt, sich darüber hinwegsetzen zu können, wird selbst sehr ernste Rückwirkungen in Kauf nehmen müssen. Vor neuen Rechtsbrüchen können wir nur sehr nachdrücklich warnen. Berlin ist keine weiche Stelle und wird es auch nicht werden. Erst im März 1959 nimmt Chruschtschow sein Berlin-Ultimatum zurück. Dafür kommt es in der Saarfrage zu einer endgültigen Lösung. Nachdem sich die Bevölkerung im Saargebiet bereits 1955 für eine Angliederung an die Bundesrepublik ausgesprochen hatte, wird der zwischen Frankreich und Westdeutschland vereinbarte Anschluss des Saarlandes Wirklichkeit. Am 6. Juli 1959 folgt die wirtschaftliche Rückgliederung aus dem Französischen in den deutschen Wirtschaftsraum, bei der in einem Währungsumtausch der saarländische Franken durch die deutsche Mark ersetzt wird. Der neu gewählte saarländische Ministerpräsident Franz Josef Röder öffnet die Schlagbäume zwischen dem Saarland und dem Bundesgebiet. Meine lieben Landsleute, in diesem Augenblick fällt die letzte Schranke die uns noch von dem übrigen Bundesgebiet getrennt hat. Damit ist auch das Saarland uneingeschränkt ein deutsches Bundesland geworden. Im Sommer steht eine wichtige politische Personalfrage auf dem Plan. Bundespräsident Theodor Heuss kann nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal für das höchste Amt im Staate kandidieren. Wer soll sein Nachfolger werden? Nachdem erst die Namen Ludwig Erhard und Eugen Gerstenmeier genannt werden, erklärt der nun 83-jährige Konrad Adenauer überraschend seine Kandidatur zum Bundespräsidenten. Mein Entschluss ist dazu bestimmt, meine verehrten Damen und Herren, auf Jahre hinaus die Kontinuität unserer Politik zu sichern. Ich glaube, und ich befinde mich auch darin durchaus im Einklang mit meinen Freunden, dass ich Kraft meiner Erfahrung und Kraft des Vertrauens, das mir in so reichem Maße im Inland und im Ausland geschenkt worden ist, das Amt des Bundespräsidenten der Bedeutung dieses hohen Amtes entsprechend ausfüllen werde. Adenauer hofft, das Amt mit mehr Autorität und direktem Einfluss ausüben zu können, so wie Charles de Gaulle in Frankreich. Finanzminister Franz Etzel soll sein Nachfolger als Bundeskanzler werden. Der Satz, er wolle die Kontinuität unserer Politik für die kommenden Jahre bewahren, verrät, wie Adenauer sich die aktive Rolle des künftigen Bundespräsidenten vorstellt. Adenauer reist am 8. April zu einem vierwöchigen Urlaub ins italienische Cadenabbia ab. Am selben Abend treffen sich die vier CDU-Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers, Ludwig Erhard, Franz Etzel, Franz Josef Strauß und Gerhard Schröder. Als Adenauer am 2. Mai erfährt, dass die Mehrheit der CDU und der CSU-Abgeordneten Erhard als Kanzler favorisiert, ist er verärgert und erklärt der Partei, wenn Etzel nicht Kanzler werde, werde er auf die Präsidentschaft verzichten, also auf ein Amt, das er noch gar nicht übernommen hat. Er selbst wolle Kanzler bleiben, wenn Erhard nicht auf seine Kandidatur verzichte und Wirtschaftsminister bleibe. Als Hauptgrund gibt er an, Erhard würde die Bundestagswahl 1961 verlieren. Doch der parteiinterne Druck auf Adenauer wächst. Zwei Monate nach seiner Ankündigung, Bundespräsident zu werden, tritt er von der Kandidatur zurück. Ein erstes äußeres Anzeichen, dass die Ära Adenauer sich ihrem Ende zuneigt. Aber in der Kanzlerfrage bleibt er Sieger. Die CDU-Revolte erstickt im Keim. Erhard, der bei einem Besuch in den USA Adenauers Entschluss, Kanzler zu bleiben, als einen Schlag gegen die westdeutsche Demokratie bezeichnet, verliert diese Runde gegen den Alten und ist tief enttäuscht. Der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer kommentiert den unrühmlichen Vorgang am 11. Juni im Bundestag mit scharfen Worten. Wenn wir uns das Resultat am Ende dieses frivolen Spiels einmal ansehen, dann ist keine Frage, wir stehen vor dem Resultat einer Abwertung des Amtes des Bundespräsidenten durch die Art und Weise, wie um die Kandidatur gespielt wurde. Wir stehen vor der Tatsache der Herabwürdigung der höchsten Ämter der Bundesrepublik, weil die Öffentlichkeit den Eindruck gewinnen musste, als seien sie ausschließlich Objekte persönlicher oder politischer, parteipolitischer Überlegung. Als neuen Kandidaten nominieren CDU und CSU den recht unscheinbaren bisherigen Landwirtschaftsminister Heinrich Lübke. Ich komme vom kleinen Dorf im Sauerlande, von kleinen Leuten, und man hat mir an der Wiege nicht gesungen, dass ich Kandidat für den Posten des Bundespräsidenten sein sollte. Ich habe sehr frühzeitig für die Fragen der Agrarpolitik großes Interesse gehabt und habe mich schon im Studium an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, in Bonn, an der Universität Berlin und Münster damit beschäftigt. Lübke kann erst im zweiten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit auf sich vereinigen. Am 1. Juli 1959 verkündet Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier das endgültige Ergebnis der Wahl zum Bundespräsidenten. Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis der zweiten Auszählung bekannt. Für den Kandidaten Dr. Honoris Causa Lübcke wurden abgegeben 526 Stimmen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Adenauers Verhältnis zur Presse ist zwiespältig. Mit kleinen Jungen und Journalisten soll man vorsichtig sein. Die schmeißen immer noch einen Stein hinterher, soll er einmal gesagt haben. So reift die Idee heran, ein regierungsnahes Fernsehen als Konkurrenz zur ARD zu installieren. Auf Initiative der Regierung wird am 25. Juli 1960 die Deutschlandfernsehen GmbH gegründet, an der sich der Bund mit 51% die Mehrheit sichert. Doch das staatsnahe Adenauer Fernsehen, wie es spöttisch genannt wird, stößt auf massive öffentliche Kritik. Am 28. Februar 1961 scheitert Adenauers Projekt am Veto des Bundesverfassungsgerichts, das einen zweiten öffentlich-rechtlichen Sender unter Einflussnahme der Bundesregierung als unvereinbar mit dem Grundgesetz bezeichnet. Die Sitzung ist eröffnet. Es erfolgt die Urteilsverkündung in dem Rechtsstreit über das zweite Fernsehen. Der Bund hat durch die Gründung der Deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit dem 8. Abschnitt des Grundgesetzes sowie gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen. 14 Tage nach dem Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts beschließen die Ministerpräsidenten der Länder in einem Staatsvertrag, das zweite deutsche Fernsehen als eine von den bestehenden Sendern und vom Bund unabhängige Anstalt zu betreiben. Am 1. April 1963 nimmt das ZDF seinen Sendebetrieb auf. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Doch in den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 wird die Befürchtung zur Realität. Bewaffnete Einheiten der DDR-Grenzpolizei und Betriebskampfgruppen beginnen damit, die Grenzen zwischen West- und Ost-Berlin sowie zwischen den drei Westsektoren und der DDR abzuriegeln. Alle Verkehrsverbindungen werden unterbrochen. Der Mauerbau ist von der DDR bereits seit langem geplant und auch westlichen Geheimdiensten unter dem Codewort Operation Chinese Wall bekannt. Ulbricht muss handeln, denn seit 1945 hatten 3 Millionen Menschen mit den Füßen abgestimmt und das Arbeiter- und Bauernparadies verlassen. Zuletzt gingen täglich über 1000 Menschen für immer über die Grenze. Nur die Mauer kann den Exodus stoppen. Dennoch trifft die plötzliche Aktion die Menschen unerwartet. In West-Berlin reagieren die Bürger mit Entsetzen. Während der SPD-Kanzlerkandidat Willy Brandt sofort nach Berlin fliegt, unterbricht Bundeskanzler Adenauer seine Wahlkampfreise zunächst nicht. Erst am 22. August fliegt auch er nach Berlin. Die Westmächte protestieren scharf gegen den einseitigen Bruch des Viermächtestatus. Doch der Mauerbau ist nicht mehr aufzuhalten. Die Machthaber der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht damit begonnen, unter offenem Bruch der Vier-Mächte-Vereinbarungen West-Berlin von seiner Umgebung abzuriegeln. Diese Maßnahme ist getroffen worden, weil das der mitteldeutschen Bevölkerung von einer auswärtigen Macht aufgezwungene Regime der inneren Schwierigkeiten in seinem Machtbereich nicht mehr Herr wurde. Die übrigen Ostblockstaaten haben von dem Zonenregime verlangt, diesen Zustand seiner Schwäche und Unsicherheit zu beseitigen. Der gesamten Weltöffentlichkeit wurde durch die Massenflucht aus der Zone tagtäglich gezeigt, unter welchem Druck die Bewohner der Sowjetzone stehen und dass ihnen kein Recht gewährt wird. Durch die Willkür des Pankower Regimes ist eine ernste Situation heraufbeschworen worden. Im Verein mit unseren Alliierten werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Die Bundesregierung bittet alle Deutschen, auf diese Maßnahmen zu vertrauen. Es ist das Gebot der Stunde, in Festigkeit, aber auch in Ruhe, der Herausforderung des Ostens zu begegnen und nichts zu unternehmen, was die Lage nur erschweren, aber nicht verbessern kann. Mit den Deutschen in der Sowjetzone und in Ost-Berlin fühlen wir uns nach wie vor aufs Engste verbunden. Sie sind und bleiben Deutsche, unsere deutschen Brüder und Schwestern. Die Bundesregierung hält an dem Ziel der deutschen Einheit in Freiheit unverrückbar fest. Bei der Bedeutung des Vorgangs habe ich den Außenminister gebeten, die ausländischen Regierungen durch die deutschen Vertretungen unterrichten zu lassen. Der Wahlkampf läuft weiter auf Hochtouren. Mit dem SPD-Kandidaten Willy Brandt ist ein ernstzunehmender Rivale Adenauers auf der bundespolitischen Bühne erschienen. Brandt ist nur 47 Jahre alt und hat sich als tatkräftiger regierender Bürgermeister von Berlin einen Namen gemacht. Er steht für eine junge, dynamische Generation. Das sieht man jeden Tag in Bonn. Polizeischutz, Sirenen, Blaulicht, rasende Limousinen. Für Sie gibt es keine Verkehrsregeln. Sie kennen keine Rücksicht. Und so sieht es aus, wenn Willy Brandt, der Regierende der deutschen Hauptstadt, morgens zu seinem Amtssitz fährt. Ein Mann, auf den die Welt blickt und der dennoch Tag für Tag wie jeder andere sich einordnet und Rücksicht nimmt. Der erste Bürger seiner Stadt, den keine Polizei von seinen Mitbürgern trennt. In unmittelbarer Begegnung von Mensch zu Mensch. So sieht man ihn jeden Tag in Berlin. Ein neuer Stil in Deutschland. Ein Regierender, der für sich keine Vorrechte will. Und wie in Berlin, so überall in Deutschland. Willy Brandt beim Schlesiertreffen in Hannover. Auch hier Willy Brandt ohne trennende Kette von Polizisten, ohne offiziellen Aufwand, ohne Barrieren zwischen sich und dem Volk. Für Deutschlands Zukunft frische Kräfte. Deshalb Willy Brandt. Bei den Wahlen zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961 verlieren die Unionsparteien ihre absolute Mehrheit, bleiben jedoch stärkste Fraktion. FDP und SPD können erhebliche Gewinne verbuchen, während die gesamtdeutsche Partei an der 5%-Hürde scheitert. Adenauer bemüht sich um eine Koalition mit den Freien Demokraten, die allerdings im Wahlkampf angekündigt hatten, nur mit der CDU-CSU zu koalieren, wenn der Kanzler Ludwig Erhard heiße. Adenauer kann sich noch einmal durchsetzen und wird am 7. November mit knapper Mehrheit das vierte Mal zum Bundeskanzler gewählt. 49 Abgeordnete der Koalition verweigern ihm die Stimme. Ich stelle fest, dass der von dem Herrn Bundespräsidenten vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Konrad Adenauer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt hat. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter, nehmen Sie die Wahl an? Ich stelle fest, dass damit Herr Dr. Konrad Adenauer zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist. Im Juli 1962 bricht Adenauer zu einem Staatsbesuch nach Frankreich auf, der von de Gaulle als Akt der Versöhnung beider Staaten gestaltet wird. In der Krönungskathedrale von Reims kommt es zur Besiegelung der deutsch-französischen Freundschaft. Ich habe in Paris am Grabe des unbekannten Soldaten am Arc de Triomphe gestanden. Ich habe an den zahllosen Gräbern deutscher und französischer Soldaten in Versailles gestanden. Meine Gedanken gingen zurück in jene schrecklichen Zeiten, da sie für uns starben. Immer wieder bekräftigte sich in mir die Gedanken des Friedens, den Entschluss, auch die letzte Kraft einzusetzen für den Frieden, insbesondere für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern. Wenn unsere beiden Völker, das französische und das deutsche Volk, nicht zusammenarbeiten, wenn sie nicht zusammenarbeiten in enger Gemeinschaft, in vollem Vertrauen zueinander, in Verbundenheit und in Freundschaft, wenn sie das nicht tun, wird es keinen Frieden geben, weder für Frankreich und Deutschland, noch für Europa, noch für die Welt. Ich kehre heute tief beglückt in meine Heimat zurück. Ich habe in den Straßen und Wegen, über die ich in diesen Tagen gefahren bin, in Paris, in Rouen, in Bordeaux, in Reims, Tausende und Abertausende von frohen Menschen gesehen, von Franzosen und Französinnen, von Männern, von Frauen und von Kindern, die dem deutschen Bundeskanzler, meine Damen und Herren, zujubelten wie einem Freunde. Bereits im September trifft de Gaulle zum Gegenbesuch in der Bundesrepublik ein. Nach dem triumphalen Empfang legt er auf dem Bonner Marktplatz öffentlich Zeugnis ab von der Glaubwürdigkeit des neuen Bündnisses. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, in Ihrem Lande empfangen zu werden. Zunächst, weil ich es besonders begrüße, mit den leitenden Männern Deutschlands unmittelbar in Berührung zu kommen, denn in der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen. Nicht jedoch kann mich besser dazu ermutigen als der glänzende Empfang, den Sie mir alle bereiten. Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Sie können versichert sein, dass in Frankreich, wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift. Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Beide Treffen haben letztendlich mehr symbolischen Charakter als tiefgreifende politische Auswirkungen. Adenauer und de Gaulle, die beiden alten Männer, genießen das verlockende Bild des symbolischen Versöhnungsaktes. Der Wunsch nach Nachruhm ist die letzte Krankheit edler Geister, wie ein Beobachter treffend kommentiert. Ende Oktober kommt es zu einer schweren Regierungskrise, in deren Folge 5 Minister der FDP zurücktreten und Verteidigungsminister Strauß sein Amt zur Verfügung stellen muss. Auslöser ist ein Artikel im Nachrichtenmagazin Der Spiegel vom 10. Oktober unter dem Titel »Bedingt abwehrbereit« über das NATO-Manöver Falex 62. In der sogenannten Spiegel-Affäre werden auf Anordnung des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe in der Nacht zum 27. Oktober die Redaktionsräume des Spiegel durchsucht. Herausgeber Rudolf Augstein und mehrere Redakteure werden wegen des Verdachts des Landesverrats verhaftet. Konrad Ahlers, stellvertretender Chefredakteur und Militärexperte des Spiegel, wird in derselben Nacht auf einer Urlaubsreise in Spanien festgenommen. Die Umstände, die zur Verhaftung Konrad Ahlers führten, erschüttern das Vertrauen in die Regierung nachhaltig. Franz Josef Strauß persönlich hatte Ahlers durch einen Anruf beim Leiter des deutschen Interpol-Büros in Wiesbaden verhaften lassen, ohne dass den Behörden bereits ein Haftbefehl vorlag. Eine solche vorläufige Verhaftung wegen politischer Delikte ist laut Interpol-Satzung unrechtmäßig. Als der Militärattaché, ich weiche dem nicht aus, das wäre eine völlig falsche Annahme oder Unterstellung, bei einem Anruf den Sachverhalt gar nicht glauben wollte und sagte, er kenne nur die Stimme des Ministers, bin auch ich mit ihm verbunden worden und habe ihm das wiederholt, was vorlag. Kanzler Adenauer verharmlost die rechtswidrige Verhaftung und bezichtigt Augstein und Ahlers, ohne ein gerichtliches Urteil abzuwarten, offen des Landesverrats. Aber sehen Sie, in der Person Augstein sind zwei Komplexe drin. Auf der einmal, ja warten Sie doch mal ab, meine Herren, auf der einen Seite verdient er am Landesverrat. Und das finde ich einfach gemein. Und zweitens, meine Damen und Herren, verdient er an allgemeiner Hetze auch gegen die Koalitionsparteien. Und das gefällt ihm. Würden wir nicht beschreiben können. Wolfgang Döring von der FDP entgegnet dem Bundeskanzler. Aber Herr Bundeskanzler, ich will es nicht nur meinem Freunde, sondern auch dem Staatsbürger Augstein und allen anderen schuldig, dagegen zu protestieren, dass Sie hier sagen, Herr Augstein verdient am Landesverrat. Dann haben Sie als Erster hier ein Urteil gefällt, das zu fällen nur den Gerichten zusteht. Franz Josef Strauß leugnet 2 Wochen lang seine Beteiligung an der Affäre und verzichtet erst im Dezember auf sein Ministeramt. Ich habe abschließend erklärt, dass ich nach den Vorkommnissen der letzten Wochen und angesichts der eigenartigen Haltung der FDP es für richtig halte, wenn ich dem Bundeskanzler von vornherein erkläre, dass ich an einem neuen Kabinett Adenauer nicht teilnehmen kann. Am 7. Dezember verkündet Adenauer auf Druck der FDP seinen Entschluss, im Herbst 1963 als Bundeskanzler zurückzutreten. Nach 103 Tagen Haft kommt Spiegelchef Augstein wieder auf freien Fuß. 1965 entscheidet der Bundesgerichtshof, dass keine Beweise für einen wissentlichen Verrat von Staatsgeheimnissen durch Augstein und Ahlers vorlägen. In seinem letzten Regierungsjahr, 1963, kann der Bundeskanzler mit zwei großen Ereignissen den Abtritt von der weltpolitischen Bühne einläuten. Am 22. Januar unterzeichnen Adenauer und de Gaulle in Paris den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Am 23. Juni trifft der junge US-Präsident John F. Kennedy zum Staatsbesuch in der Bundesrepublik ein. Mit großer Freude heiße ich Sie, Herr Präsident, und Ihre Begleitung in der Bundesrepublik Deutschland willkommen. Ihr Besuch wird von uns als ein Wahrzeichen der tiefen Freundschaft gewürdigt, die das deutsche und das amerikanische Volk nunmehr seit Jahren verbindet. Ihr Besuch, Herr Präsident, ist eine politische Tat. Als Kennedy am 26. Juni in West-Berlin ankommt, bereiten ihm die Berliner einen triumphalen Empfang. I am proud to come to this city as the guest. Meine Berliner und Berlinerinnen, ich bin stolz, heute in Ihre Stadt zu kommen als Gast Ihres hervorragenden regierenden Bürgermeisters, der in allen Teilen der Welt als Symbol für den Kampf- und Widerstandsgeist West-Berlins gilt. Ich bin stolz, auf dieser Reise die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Ihrem hervorragenden Herrn Bundeskanzler besucht zu haben. Der während so langer Jahre die Politik der Bundesregierung bestimmt hat nach den Richtlinien der Demokratie, der Freiheit und des Fortschrittes. Ich bin stolz darauf, heute in Ihre Stadt, in der Gesellschaft eines amerikanischen Mitbürgers gekommen zu sein, General Clay. Der hier tätig war, in der Zeit der schwersten Krise, durch die diese Stadt gegangen ist, und der wieder nach Berlin kommen wird, wenn es notwendig werden sollte. Vor 2000 Jahren war der stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms. Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann. In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Am 15. Oktober 1963 betritt Konrad Adenauer zum letzten Mal als Bundeskanzler die Rednertribüne des Bundestages. Das Parlament ist zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um sich nach 14 Jahren und einem Monat von seinem ersten Kanzler zu verabschieden. Sein Nachfolger wird Ludwig Erhard. Eine Lösung der deutschen Frage ist nicht möglich allein zwischen uns und dem Gegner, der uns bedrückt. Eine Lösung dieser Frage ist nur möglich mit Hilfe unserer Freunde. Und danken wir Gott, meine Damen und Herren, dass wir Freunde in der Welt wiedergefunden haben. Wenn Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, wir hätten diese Freunde nicht wiedergefunden, dann bitte stellen Sie sich vor, was in der Zwischenzeit aus Deutschland geworden wäre oder was jetzt aus Deutschland würde. Gerade diese Freundschaft in Europa, außerhalb Europas, mit den Vereinigten Staaten, mit allen freien Völkern der Welt, gerade diese Freundschaft, meine Damen und Herren, gibt uns erst ein Recht, mit Sicherheit zu erwarten, dass eines Tages auch die Wiedervereinigung in Freiheit erfolgen wird. Der Erfolg, namentlich eines geschlagenen Volkes, wie wir es doch waren, nach einem Krieg, meine Herren, der von Deutschen vom Zaune gebrochen war. Gerade, meine Damen und Herren, für ein solches Volk ist die Stetigkeit in der Politik eine Grundbedingung. Nichts, meine Damen und Herren, ist dem Ansehen eines Volkes und namentlich unserem Volk nach alledem, was hinter uns liegt, abträglicher als der Ruf der Unstetigkeit. Die Stetigkeit in der Politik, meine Damen und Herren, ist die Voraussetzung für das Ansehen eines Volkes. Mit dem ihm eigenen Humor weist er darauf hin, dass er noch nicht ganz von der politischen Bühne abtreten wird. Als ich zum ersten Mal Bundeskanzler wurde, vor über 12 Jahren, habe ich den Professor Martini in Bonn gefragt, ob er wohl glaube, dass ich trotz meines Alters noch ein Jahr lang die Arbeit leisten könnte. Er hat mich pflichtgemäß untersucht und hat mir gesagt, und das hat mich sehr beruhigt, Sie werden sicher 1,5 Jahre lang die Arbeit leisten. Nun, das sind jetzt 11 Jahre her, meine Damen und Herren. Und man sieht also an diesem Beispiel, dass man der Barmherzigkeit Gottes keine Schranken setzen soll. Nun, ich werde ja wieder in Ihre Reihen zurückkehren, da ist mein Platz. Und meine verehrten Damen und Herren, ich werde zuhören. Ich hoffe, wenig zu sprechen. Ja, meine Herren, wenn Sie mich auffordern, dann werde ich sprechen, hoffentlich gut sprechen. Aber ich werde zurückkehren, dort auf diesen Platz, und bin dann frei von manchen Fesseln, die ich bis jetzt habe, meine Damen und Herren. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen allen nochmals danken, wie ich das zu Eingangs meiner Ausführungen getan habe. Ihnen allen ausnahmslos. Und ich möchte dem einen mehr, dem anderen weniger, natürlich. Aber ich möchte Ihnen allen danken. Vor allem aber wollen wir dankbar sein unserem deutschen Volke. Ich sage bewusst und gewollt, nicht dem deutschen Volke, sondern unserem deutschen Volke. Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier würdigt das Lebenswerk Adenauers und bedankt sich bei ihm im Namen aller Abgeordneten und stellvertretend für das deutsche Volk. Der geschichtliche Rang dieser Stunde wird, wie mir scheint, schon daran deutlich, dass Sie, Herr Bundeskanzler, in 100 Jahren sturmbewegter deutscher Geschichte der Einzige sind, der nach langer Regierungszeit unbesiegt und im Frieden von einem vergleichbaren Stuhle steigt und der gelassen zu dem Sitz zurückkehrt, von dem Sie hier am 15. September 1949 aufgestanden sind. Bismarck. Bismarck, in dessen Regierungszeit Sie geboren sind, und der wahrscheinlich auch der Einzige ist, mit dem der Vergleich lohnt, hat unter unvergleichlich viel günstigeren Bedingungen als Sie die Kanzlerschaft übernommen. Er regierte länger als sie und ihm wurde allerdings wiederum unter günstigeren Bedingungen das zuteil, was Ihnen und uns bisher versagt blieb, nämlich die Einheit des Deutschen Reiches. Aber im Unterschied zu Ihnen schied er im Unfrieden aus seinem Amt, so glanzvoll sein Abschied auch aussah. Diese Stunde des Abschieds wird für Sie und für uns gemildert, weil Sie heute nicht Abschied von diesem Hause nehmen, sondern von Ihrem Amt. Wenn Sie morgen auf Ihren Abgeordnetensitz zurückkehren, dann hat das Haus sein Senior, sein an Jahren ältestes Mitglied ganz wieder. Und für Sie, verehrter Herr Bundeskanzler, schließt sich dann ein großer Ring. Am 15. September 1949 haben Sie sich hier von Ihrem Abgeordnetensitz erhoben, um den Platz des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland einzunehmen. Heute verlassen Sie ihn wieder mit einer geschichtlichen Leistung, ungebeugt und in Ehren. Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um für das deutsche Volk dankbar zu bekunden, Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht. Adenauer bleibt ein wacher Beobachter und Kommentator des politischen Geschehens. Er arbeitet mit großer Sorgfalt an seinen Lebenserinnerungen. Am 23. März 1966 verzichtet er auf eine erneute Kandidatur zum CDU-Parteivorsitz. Über Adenauer und seine oft flapsige rheinische Art wurde und wird noch heute viel gelacht. So beliebt er war, seine Schlitzohrigkeit war doch immer wieder Stoff für Anekdoten und Witze, wie diesen. Ich komme gerade von Washington retour über Paris, da treffe ich den Khrushchev, ausgerechnet der. Da fragt er mich, kennen Sie die beiden bedeutendsten Politiker der Neuzeit? Da habe ich nur kurz überlegt und ihr antwortet, ja, ich kenne die. Auf diese charmante Weise bleibt er vielen Menschen im Gedächtnis. Wenn die anderen glauben, man ist am Ende, so muss man erst richtig anfangen, hat Adenauer einmal gesagt. Doch jetzt schwindet zunehmend die Kraft der Natur, die ihm so lange hold war und die ihm im hohen Alter übermenschliche Stärke verlieh. Alle menschlichen Organe werden irgendwann müde, nur die Zunge nicht, lautet ein anderes Bonmot aus seinem Munde. Im Februar 1967 unternimmt Konrad Adenauer eine letzte Auslandsreise nach Spanien. Hier trifft er General Franco, der auf ihn einen sehr klugen, überlegten Eindruck macht. Ich setze das Haus davon in Kenntnis, dass heute um 13.21 Uhr das älteste Mitglied des Deutschen Bundestages, der frühere Präsident des Parlamentarischen Rates und der langjährige Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer verschieden ist. Am 19. April 1967 stirbt er im Alter von 91 Jahren in Rhöndorf bei Bonn. Nicht nur seine große Familie und zahlreiche Freunde in aller Welt trauern um ihn. Eine ganze Nation nimmt mit Dank und Ehrfurcht Abschied von dem großen alten Mann, der als ihr erster Kanzler den Weg des neuen Deutschlands aus den Trümmern entscheidend mitgestaltete. Am 25. April wird der Verstorbene mit einem Staatsakt im Bundestag in Bonn und einem Pontifikalrequiem im Kölner Dom geehrt. Auf dem Waldfriedhof in Rhöndorf findet er seine letzte Ruhestätte. Sein Traum vom wiedervereinigten Deutschland, an den er immer felsenfest glaubte, wird erst 22 Jahre nach seinem Tode wahr. Als in Berlin am 9. November 1989 die Mauer fällt und ein Jahr später beide deutsche Staaten wieder zu einem Staat zusammenwachsen, hat sich die Vision Konrad Adenauers von einem vereinten deutschen Volk in einem friedlichen Europa erfüllt. Wir wünschen und wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge. Sie hörten Konrad Adenauer, Deutschlands Weg aus den Trümmern, 1949 bis 1967. Autor Johannes Haneke. Sprecher Eva Garg und Matthias Ponier. Tonaufnahme Markus Ohm und Volker Hamann. Schnitt und Tonbearbeitung Volker Hamann. Eine Produktion der Polar Film und Medien GmbH 2006. Weitere Hörbuchangebote finden Sie unter www.polarfilm.de.